Statt zu versuchen, sich mit der Parole beim Staat lieb Kind zu machen, sollte man lieber darauf reflektieren, was man mit ihr eigentlich über die gesellschaftlichen Verhältnisse aussagt, in denen lebendige Menschen fungierendes oder latentes Humankapital sind. Immerhin ist darin enthalten, dass die Reproduktion der großen Masse der Individuen davon abhängt, ob und mit welchem Ertrag sie als lebendige Mittel der Kapitalakkumulation benutzbar sind. Diesen Umstand gegenüber dem Staat selbst als positives Argument für die Förderungswürdigkeit des eigenen Interesses vorzubringen, bedeutet zugleich, dass man die eigenen Ansprüche auf Unterstützung von selber dem Vorbehalt unterstellt, dass das Kapital Nützliches mit einem anzufangen weiß. Man stempelt sich also selbst zum nützlichen Idioten der Kapitalverwertung, dessen eigene Existenzberechtigung darin besteht, seinem aktuellen oder künftigen Anwender einen Profit einzubringen. Sinnvoll wäre die Parole, also wir sind das Humankapital der Nation, nur dann, wenn man ihr ein zorniges Schluss damit anfügen würde. Nicht nur der konformistische Mainstream der Studenten, auch Linke üben sich in der demokratischen Heuchelei, das eigene Partikularinteresse dem Staat als vermeintlichen Teil des Allgemeinwohls anzutragen. Linke vertreten allerdings nicht nur ihr partikulares Interesse an einer verbesserten akademischen Ausbildung, sondern besitzen darüber hinaus Ideale. Sie rufen nach Bildung statt Ausbildung, fordern Bildung für alle, Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit, wollen die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Berufswahl verteidigen gegen die neoliberale Bildungspolitik, welche Bildung zur Ware werden lasse, und Lehre und Forschung alternativlos den Interessen der Bildungspolitik, den Interessen der Wirtschaft überantworte. All das fassen Sie zusammen unter dem Titel eines Rechtes auf Bildung, das Sie dem Grundgesetz entnehmen zu können glauben und also als Mahnung dem Staat gegenüber in Anschlag bringen, dem Sie die Verletzung eines allgemeinen Rechtsgutes, das dieser sich selbst in die Verfassung geschrieben hat, vorwerfen. Auch wenn dieser linke Protest sich kämpferisch gibt und mit der Wirtschaft immerhin einen wirklichen Gegner ihrer Interessen ausgemacht hat, und auch wenn er nicht nur die Reformen der Lehre, sondern auch die der Forschung in den Blick nimmt und sich bemüht, die gesellschaftliche Funktion der Reorganisation des Bildungs- und Wissenschaftsbetriebs der Kritik zu unterziehen, so verraten doch die Berufung auf Ideale, deren Verwirklichung sie als vermeintliche, subjektive und zugleich allgemeine Rechte beim Staat als Adressaten des Protestes einklagen, sowie die näheren Argumente, mit denen sie sich die gegnerischen Interessen erklären und ihre eigenen Forderungen begründen, einiges an Unwissen und an Illusionen über die wirklichen Verhältnisse. Der Kritik der falschen Vorstellungen der linken studentischen Protestbewegung und der Erkenntnis der wirklichen Verhältnisse dient der Vortrag. So, und ich werde jetzt als erstes auf die Prinzipien der politischen Ökonomie des staatlich organisierten Wissenschaftsbetriebs eingehen und dabei zunächst mal die Forschung darstellen, beziehungsweise die Art, wie der Staat die Forschung organisiert und für welche Zwecke er sie organisiert. Und da kommen dann die rechtlichen Prinzipien schon zur Sprache, auf die sich der linke Studentenprotest beruft. Allerdings eben als Herrschaftsmittel. Und schon das Etikett der meisten linken protestierenden Studenten für diese Bildungsreformen ist zumindest zweifelhaft. Das nennen sie gerne neoliberale Bildungsreformen. Neoliberalismus ist erstmal eine Ideologie. Und zwar eine bestimmte wirtschaftswissenschaftliche Lehre, die in den späten 70er Jahren von Milton Friedman im Wesentlichen so formuliert ist, wie sie heute noch rezipiert wird. Die hat sich dann in den Wirtschaftswissenschaften, in der Volkswirtschaftslehre mittlerweile zum Mainstream gemausert. Es ist auch nicht verkehrt, dass die meisten Politiker, die, sagen wir mal, seit 2 Jahrzehnten am Ruder sind, sich auf diese Ideologie berufen und mit dieser Ideologie ihre Entscheidungen rechtfertigen. Das heißt aber nicht, dass die Ideologie der alleinige Bestimmungsgrund für die Maßnahmen wäre, die dann ergreifen. Erstmal ist es eine Ideologie, mit der einiges gerechtfertigt wird. Und ich behaupte, dass die Politiker bei ihren Maßnahmen de facto relativ unabhängige Überlegungen anstellen, wie der Staat zu funktionieren hat, wie das Kapital zu funktionieren hat und wie deshalb der Staat dem Kapital bestimmte Bedingungen schaffen muss, die eine maximale Akkumulation ermöglichen. Wenn Sie dann besondere Stellschrauben drehen, dann führen Sie halt gerne diese ideologischen Argumente an. Aber erstmal gehen die Überlegungen von ganz prinzipiellen Erwägungen aus. So, ich werde jetzt zunächst also die staatliche Einrichtung des Forschungsbetriebs darstellen. Allerdings muss ich ein bisschen vorgreifen, bevor ich begründen kann, warum der Staat überhaupt die Instanz ist, die das einrichtet. Man könnte ja auch erstmal davon ausgehen, naja, wenn schon die Behauptung im Raum steht, dass das dem Kapital dient, warum macht es das dann nicht selber? Also das ist zu begründen. Und um es zu begründen, muss ich halt ein bisschen vorgreifen. In den späten 60er Jahren, also in der Studentenbewegung, die am meisten Rabatz gemacht hat in der Geschichte der Bundesrepublik, da gab es noch die Parole, nieder mit der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft. Ist zwar ein schlechter Reim, aber sachlich nicht falsch. Und wenn man mit so einer Parole antritt, dann ist damit eben die Behauptung aufgestellt, dass der gesamte bürgerliche Wissenschaftsbetrieb, sowohl Forschung als Lehre, letzten Endes nur dem Kapital dient. Und dann muss man begründen, dass und warum das so ist und auf welche Weise dieser Effekt zustande kommt. Und ungefähr das habe ich jetzt vor. Seit etwa 150 Jahren organisiert der deutsche Staat bzw. seine Vorgänger ein flächendeckendes öffentliches Bildungswesen und einen Wissenschaftsbetrieb, für den er rechtliche Rahmenbedingungen festlegt, den er administriert und mit finanziellen Mitteln aus seinem Haushalt versorgt. Ebenfalls seit ca. 150 Jahren herrscht hierzulande die spezifisch kapitalistische Produktionsweise, in der die große Masse der Bevölkerung von der rechtlichen Verfügung über Produktionsmittel ausgeschlossen, einer eigenen unabhängigen Subsistenzgrundlage beraubt und daher lohnabhängig ist, in der der Arbeitsprozess in Landwirtschaft und Industrie, im Transport- und Kommunikationswesen von den bornierten Schranken des Handwerks emanzipiert und maschinisiert worden ist. Das Handwerk und die Manufaktur beruhen noch darauf, dass mehr oder weniger erfahrene und geschickte Arbeiter von unterschiedlicher Körpergröße und Gestalt die Arbeitsgegenstände mit Handwerkzeugen bearbeiten, die selbst das Produkt handwerklicher Arbeit sind. Trotz aller Übung und Routine gelingen diesen Arbeitern keine identisch reproduzierbaren Bewegungen, mit denen sie verlässlich stets dieselben Effekte erzielen könnten. Die Kraftübertragung vom Arm des Handwerkers auf den Arbeitsgegenstand und die Genauigkeit seiner Manipulation schwanken mit dem Grad der Erschöpfung und der Aufmerksamkeit des Arbeiters. Insgesamt ist der Arbeitsprozess so von vielen Zufälligkeiten bestimmt und die Integration vieler verschiedener kooperierender Arbeiter zu einem organischen Kollektiv, das in allen seinen Teilen gleichförmig arbeitet, stößt an unüberwindliche Schranken. Wird die Einwirkung des lebendigen Arbeiters auf den Arbeitsgegenstand ersetzt durch die Funktion einer dampfgetriebenen oder elektrisch getriebenen Maschine, dann wird es möglich, mit unveränderlicher Antriebskraft identisch reproduzierbare Bewegungen des Werkzeugs auszuführen, mit denen der Arbeitsgegenstand in stets derselben gleichförmigen Weise bearbeitet wird und die individuellen Unterschiede der Arbeiter, deren Funktion in zunehmendem Umfang der Überwachung und Justierung der Maschinen dient, machen sich nicht mehr als Schranke der Integration der Teilverrichtungen zu einem organischen Ganzen geltend. Die Maschinisierung steigert nicht nur die Produktivkraft der Arbeit und senkt die Produktionsstückkosten der Ware, sodass sie ihren Erstanwendern einen Konkurrenzvorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafft und einen Extraprofit einbringt, also die Akkumulation des Kapitals beschleunigt. Erst auf ihrer Grundlage erhebt sich die moderne kapitalistische Massenfabrikation standardisierter Gebrauchswerte. Mithilfe der Maschinen, die durch das kontrollierte Aufeinanderwirken von Naturkräften angetrieben und bewegt werden und die ihrerseits in kontrollierten Bewegungen mit stets gleichförmiger mechanischer Kraft auf die Arbeitsgegenstände einwirken, gelingt es, eine kontinuierliche, mit strenger Notwendigkeit reproduzierbare, rastlose Produktion qualitativ identischer Waren ins Werk zu setzen. Sobald die Produktion von Maschinen durch Maschinen gelingt, hat sich der gesellschaftliche Arbeitsprozess in seiner ganzen Breite von der Zufälligkeit und Hinfälligkeit der menschlichen Arbeitskraft emanzipiert und die kapitalistische Produktionsweise hat sich selbst die ihrem Zweck der planmäßigen Produktion von Mehrwert adäquate Gestalt geschaffen. Damit ist dann auch der einzelne Arbeiter als lebendiges Mittel des Kapitals auf seinen Begriff gebracht. Nichts anderes zu sein als eine Arbeitskraft überhaupt, die tendenziell zu beliebigen Produktionszwecken benutzt werden kann, sofern man ihm die dafür nötigen Kenntnisse beibringt und die Konkurrenz der Lohnarbeiter um beliebige Jobs ist wirklich allgemein und umfassend geworden. Also, das ist bei Marx dann der Unterschied zwischen der formellen und reellen Subsumption der Arbeitskraft und das Kapital. Formell ist man dem Kapital allein dadurch subsumiert, dass man überhaupt für Lohn arbeiten geht. Und Marx beschreibt dann ja im ersten Band auch, dass die ersten Formen, in denen die Kapitalien, die damals selbst noch klein waren, Arbeit angewandt haben, noch handwerklich bestimmt waren. Und den Beginn der kapitalistischen Produktion im Unterschied zum mittelalterlichen Handwerk fasst er erstmal bloß so, dass ein Arbeitsprozess organisiert wird, in dem Kooperation auf großer Stufenleiter stattfindet. Das heißt, dass nicht bloß ein Handwerker mehr in einer Hütte sitzt und eben auf eigene Rechnung oder vielleicht mit einem Gesellen und zwei Lehrlingen noch da seinen Betrieb veranstaltet, sondern dass systematisch Arbeit auf großer Stufenleiter organisiert wird, deren technische Bedingung aber noch das Handwerk ist. Und dann gibt es einen historischen Prozess der Umwandlung dieses Arbeitsprozesses. Erstens unterstellt die Kooperation schon, dass die einzelnen Arbeiten ineinandergreifen müssen. Dafür müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Es ist ein Unterschied, ob ein Handwerker alleine an seinem Arbeitsplatz sitzt und alle Handgriffe komplett selbstständig macht. Er muss sie dann natürlich alle nacheinander machen. Oder ob schon viele Handwerker alle dasselbe machen, mögen sie das selbst auch gleichzeitig machen, kann man dann zum Beispiel schon Botenjungen anstellen, die ihnen immer frisch das Material bringen oder das Handwerkszeug reichen, was sie jetzt gerade benötigen. Allein das beschleunigt den Prozess. Das ist dann auch schon der Beginn von Arbeitsteilungen. Da hat man eine Spezialfunktion ausgegliedert, die nur dazu da ist, die handwerklich Tätigen mit Material zu versorgen. So, und je mehr diese Arbeitsteilung dann voranschreitet, je mehr sich dann auch gemessen an dieser sich differenzierenden Arbeitsteilung die Instrumente spezifizieren, mit denen die Leute ihre Spezialverrichtungen vollbringen, desto mehr entwickelt sich dann eine immer noch auf handwerklicher Basis organisierte, arbeitsteilige, kooperative Produktion, die dann irgendwann den Charakter einer organischen Manufaktur erlangt. Und wenn diese Manufakturwerkzeuge, die schon hochgradig spezialisiert sind, und diese Manufakturarbeiter, die immer noch handwerklich arbeiten, wenn die beide ersetzt werden durch einen maschinisierten Produktionsprozess, dann ergibt sich genau der Vorteil, den ich hier beschrieben habe. Dann beseitigt das Kapital sozusagen die historische Schranke, an der bisher noch die Steigerung der Verwertung gelitten hat. Diese Zufälligkeiten des Arbeitsprozesses, die dann auch dazu führen, dass bei dem einen der Stuhl höher eingestellt sein muss als bei dem anderen und so weiter. Es erlangt damit auch den Vorteil einer ganz neuen Vergleichbarkeit der Arbeitskräfte, weil die jetzt alle mit standardisierten Instrumenten arbeiten. Die körperlichen Unterschiede dieser Arbeiter machen sich nicht mehr so geltend. Man kann also objektiv Leistungen unabhängig von der körperlichen Beschaffenheit der Arbeiter betrachten und dann auswählen, wen stellen wir denn lieber an? Na, für bestimmte Tätigkeiten die großen und kräftigen, für andere lieber die kleinen mit den kleinen Fingern und so weiter. So, und erst wenn die große Industrie auf der maschinisierten Produktion beruht, dann hat man eigentlich auch erst eine Arbeiterklasse, von der jedes einzelne Mitglied tendenziell für beliebige Zwecke verwendbar ist. Jetzt kann man sagen, na, selbst heute sind doch bestimmte Schranken des Handwerks noch gar nicht aufgehoben und bestimmte Zufälligkeiten der Arbeitskräfte machen sich auch immer noch geltend. Das stimmt, aber der historische Prozess der Entwicklung der kapitalistischen Produktion besteht genau darin, diese Unterschiede aufzuheben, wo es geht. Und Marx hält zu seiner Zeit fest, dass auf der Basis der Anwendung von Dampfkraft und mit den weiteren Folgen, die das hat, auf der Basis zum Beispiel von Schwerindustrie, die große Mengen an Stahl verarbeitet und so weiter, dass es möglich ist, Maschinen zu bauen, die selbst standardisiert konstruiert sind, die dann auf Arbeitsgegenstände in immer derselben Weise wirken, sodass die Arbeitsprozesse allesamt gleichförmig sind. Ja, so, das ist im Prinzip die Basis, auf der wir heute stehen, denn trotz aller weiteren technischen Revolutionen, die es da noch gegeben hat, Übergang von der Dampfkraft zum elektrischen Antrieb, meinetwegen ab den 70er Jahren dann die mikroindustrielle Revolution und so weiter, ist das Prinzip der Produktion letzten Endes immer noch das, dass lebendige Arbeitskraft durch irgendwelche Gestalten von Maschinerie ersetzt wird und dass das Kapital jetzt mit Hilfe dieser Maschinerie systematisch Naturkräfte aufeinander wirken lässt, um die Arbeitsgegenstände zu manipulieren. Wenn das Kapital systematisch Naturkräfte aufeinander wirken lässt, dann heißt das, erstens müssen diese Naturkräfte erkannt worden sein. Dem ist also vorausgesetzt, dass es Erkenntnisse der theoretischen Physik und Chemie und Biologie gibt. Zweitens müssen diese zunächst mal bloß theoretischen Erkenntnisse, wie die Natur als solche funktioniert, nutzbar geworden sein, indem man aus der Totalität des Naturzusammenhangs durch bestimmte Mittel und Techniken Randbedingungen isoliert, unter denen man planmäßig und mit strenger Notwendigkeit ganz bestimmte Naturkräfte immer in derselben Weise aufeinander wirken lässt. Also die Maschinerie, die beruht einerseits auf der theoretischen Erkenntnis von Naturzusammenhängen überhaupt, das heißt immer von bestimmten Naturzusammenhängen. Und dann muss auf der Basis der Kenntnis dieser Gesetze ein Verfahren entwickelt werden, wie man bestimmte Kräfte aus dem zunächst mal sehr komplexen Naturzusammenhang herauspräparieren kann und so aufeinander wirken lassen kann, dass man Materialien zweckmäßig verformen kann. Die Wissenschaft, die dafür zuständig ist, die Erkenntnisse der theoretischen Physik und Chemie in benutzbare Technik zu verwandeln, die heißt Technologie. Und Technologie heißt wörtlich, dem griechischen Wortsinn nach erstmal, Handwerkskunde. Also Techne ist eigentlich das Wort für Kunst und unter den Künsten verstanden Aristoteles und Konsorten halt erstmal alle möglichen Fähigkeitsbereiche. Jedes Handwerk war eine Kunst für sich. Und die Erforschung der Bedürfnisse des Handwerks ist eigentlich die Handwerkskunde. Und der historische Prozess hat dazu geführt, dass die anfänglich im Manufakturzeitalter noch auf handwerkliche Tätigkeit gerichtete Handwerkskunde sich selber die Resultate der theoretischen Naturwissenschaften subsumiert hat und jetzt eben nicht mehr auf einer handwerklichen Basis Handwerksinstrumente versucht hat zu konstruieren und zu verbessern, sondern Maschinerie zu konstruieren. Und um die benutzen zu können, ist dann halt die Kenntnis dieser Naturgesetze vorausgesetzt. Also die Technologie selber hat ihren historischen Prozess. Die entwickelt sich von einer Handwerkskunde hin zu der planmäßigen Umsetzung naturwissenschaftlicher, theoretischer Erkenntnis in Technik, in Maschinerie. Und die spezifische kapitalistische Produktionsweise macht sich diesen Zusammenhang nutzbar. Dem geht also erstens ein historischer Prozess voraus, in dem sich diese Wissenschaften entwickelt haben. Andererseits ist vorausgesetzt, damit das Einzelkapital Maschinerie einsetzen kann, dass es einen gesellschaftlichen Kooperationsprozess gibt, in dem Naturwissenschaften, theoretische und technologische Forschung ineinandergreifen. Und drittens muss es dann noch Betriebe geben, die mögen privatwirtschaftliche Betriebe sein oder staatlich organisierte Betriebe, die das, was technologisch erforscht ist, dann umsetzen in eine Serienproduktion von neuer benutzbarer Technik. Diese gesellschaftlichen Voraussetzungen nutzt jedes Einzelkapital, das irgendeine Maschine auf dem Markt kauft. Also das Kapital macht sich die Resultate der Wissenschaft zu eigen, subsumiert sie seinem eigenen Zweck. Wissenschaft als solche, auch die Technologie, ist an sich erstmal gleichgültig gegen ihre kapitalistische Verwendung. Und damit die Mittel, die da eingesetzt werden, auch verwendbar sind, damit sie brauchbar sind, müssen die Resultate schon stimmen. Da sind wir wieder bei der Diskussion um Objektivität, die wir eben hatten. Nur dann, wenn die theoretischen Einsichten objektive Geltung haben, lässt sich auf dieser Grundlage technisch brauchbares Zeug daraus machen. Und die Ingenieure selber, die müssen dann schon auch mit strenger Notwendigkeit reproduzierbare Verfahren anwenden, damit nicht nur der Einzelne das zufällig zusammenbastelt, sondern damit jeder beliebige Kollege jederzeit dasselbe nachmachen kann. Damit sind wir, wenn man das mal logisch reflektiert, bei einem merkwürdigen Verhältnis. Die Wissenschaft oder ihre Resultate gelten allgemein. Die Zwecke, für die diese Resultate verwendet werden, sind aber partikulare. Und dazu jetzt ein Zitat aus einem Text von meinem akademischen Lehrer, Peter Bulthaupt. Aus diesem Text, die wissenschaftliche Hochschule, Staatsanstalt oder Gelehrtenrepublik. Der ist in diesem gelb-blauen Band veröffentlicht. Gesetzt, das heißt angenommen, Philosophie und Mathematik seien die ersten Gestalten der Wissenschaft. So wäre es eine Illusion anzunehmen. Achso, Entschuldigung, nee, ich muss noch eins vorausschicken. Damit wissenschaftliche Forschung überhaupt stattfinden kann, müssen Wissenschaftler Muße haben, also freie Zeit. Damit sie sich die freie Zeit nehmen können, um zu forschen, müssen sie selbst entbunden sein, freigesetzt sein von den Notwendigkeiten zu ihrer materiellen Reproduktion. Sollen sie freigesetzt sein von ihrer materiellen Reproduktion und trotzdem essen und sich kleiden und wohnen und dann forschen, dann müssen andere mehr hergestellt haben, als zu deren individueller Reproduktion notwendig ist. Es muss also in irgendeiner Weise mehr Produkt hergestellt werden. Wissenschaft entsteht historisch nur, weil es ein Mehrprodukt gibt, aus dem etwas abgezweigt werden kann zur Alimentierung der Wissenschaftler. So, und da setzt jetzt die folgende Argumentation von Bulthaupt ein. Gesetzt, Philosophie und Mathematik seien die ersten Gestalten der Wissenschaft. So wäre es eine Illusion anzunehmen, die, die das Mehrprodukt schaffen, täten das, damit Philosophen und Mathematiker Muße finden, sich der Wissenschaft zu widmen. Die Produzenten waren vielmehr von ihren Herren dazu gezwungen worden, für deren Bedürfnisse und angenehme Lebensführung mehr Produkt zu produzieren. Hatten die Herren davon reichlich, also mehr als sie für sich und die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft verbrauchten, so konnten sie sich als Mäzene betätigen und sich Wissenschaftler, Philosophen und Mathematiker halten. Und die Wissenschaft erschien dann als Manifestation luxurierender Herrschaft. Nun richtete sich aber das, was die ausgehaltenen Wissenschaftler herausfanden, nicht unbedingt nach dem Wunsch und Willen derer, von denen sie ausgehalten wurden. Und Platon ließ seinen Sokrates vorführen, in dem Dialog Menon, dass auch ein Sklave in der Lage war, die Wahrheit und mit ihr die notwendige Geltung eines mathematischen Satzes einzusehen. Das Lob der Herrschaft, der sie die Freiheit zur Forschung verdanken, ließ sich nicht mehr vereinbaren mit dem, was sie an Wahrheit herausbekamen, denn eine Wahrheit gilt ohne Ansehen der Person für alle vernünftigen Sinnenwesen. Zitat Schiller aus dessen Antrittsrede an der Universität: Was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. Die beiden Momente der Wissenschaft, das historisch zufällige aristokratischer Herrschaft und das logisch notwendige egalitärer Geltung ihrer Resultate, stimmen nicht zusammen. Das ist erstmal ein logischer Widerspruch. Der hat dann politische Implikationen, die im Folgenden dargestellt werden. Nötigen die über das Mehrprodukt der Beherrschten, das bin jetzt wieder ich, nicht mehr Bulthaupt, nötigen die über das Mehrprodukt der Beherrschten verfügenden Herren, die von ihnen alimentierten Wissenschaftler dazu, ihre wissenschaftliche Arbeit darauf auszurichten, nur erwünschte Resultate hervorzubringen, dann ist es um die wissenschaftliche Begründung, also um die notwendige und allgemeine Geltung der hervorgebrachten Resultate geschehen. Bestehen aber die Wissenschaftler darauf, ihre Arbeit und die Erkenntnis auf die Erkenntnis ihrer Gegenstände auszurichten, sodass ihre Resultate notwendige und allgemeine Geltung haben, und ignorieren also die Wünsche ihrer Herren, so ist es um die angenehme Lebensführung der Wissenschaftler, schlimmstenfalls um ihr Leben geschehen. Dieser Konflikt drängt die Wissenschaftler beständig dazu, sich in der eigenen Arbeit korrumpieren zu lassen. Sie bringen dann aber auch korrupte Resultate zustande, denn diese sind, wenn sie nicht wahre Erkenntnisse der Wirklichkeit, sondern nur wunschgemäße Fiktionen sind, praktisch unbrauchbar. Im Frühkapitalismus hat die ökonomisch herrschende Klasse, die Bourgeoisie, die inzwischen auch die politische Macht erobert oder zumindest ihre monarchischen Regierungen von den Vorteilen einer verbindlichen bürgerlichen Rechtsordnung überzeugt hatte, um ihres eigenen Interesses an der verlässlichen Produktion brauchbarer Resultate der Arbeit der Wissenschaftler willen, den Schutz der staatlich organisierten Sphäre der Wissenschaft vor dem willkürlichen Eingriff fremder Interessen in die Arbeit der Wissenschaftler durchgesetzt. allgemeiner Berufungstitel für die Freiheit der Wissenschaft war zunächst die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1789 in Frankreich, in deren Artikel 11 die Meinungsfreiheit fixiert wurde. Also die wurde erstmal dann so interpretiert, dass sie in besonderer Weise für Wissenschaftler gelte, und in einigen Ländern hat sich dann später ein eigenes Rechtsinstitut der Freiheit der Wissenschaft entwickelt. Im deutschen Grundgesetz ist die Freiheit der Wissenschaft als Grundrecht verankert und auf diese Weise als Rechtsinstitution mit Ewigkeitscharakter fixiert, eben weil sie Grundrechtsrang hat. Dort heißt es in Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Satz 2 lautet dann: Die Freiheit in der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, darauf komme ich aber später. Also in diesem ersten Satz drückt sich einerseits aus, dass Wissenschaft und Herrschaft per se nicht zusammenstimmen, denn sonst hätte sich ein Rechtsinstitut, dessen Beachtung durch die Exekutive im Zweifelsfall von der Judikative durchgesetzt werden soll, erübrigt. Andererseits drückt sich darin aus, dass die politisch und ökonomisch Herrschenden, für die die Verfügung über die Resultate der wissenschaftlichen Arbeit eine Quelle der Erweiterung ihrer Macht und ihres Reichtums ist, sich des Dienstes, den die wissenschaftliche Arbeit ihnen erbringen soll, nur dadurch versichern können, dass sie sich selbst der Drangsalierung der Wissenschaftler enthalten. Nur wenn die Wissenschaftler freigestellt sind von der Sorge um ihre materielle Reproduktion und zugleich frei davon sind, dass ihnen die Mächtigen und Reichen ständig in ihre wissenschaftliche Arbeit hineinreden, ist sichergestellt, dass die Wissenschaftler sich ganz der Erkenntnis ihrer Gegenstände und der Produktion praktisch brauchbarer Resultate widmen können. Das hindert aber den Staat und das Kapital nicht daran, Forschungsaufträge zu erteilen. Sie melden durchaus Wünsche darüber an, welche Gegenstände erforscht werden sollen und zu welchem Nutzen. Und beide stellen finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen die Wissenschaftler selbst alimentiert und die Arbeitsmaterialien und Arbeitsmittel der Wissenschaftler beschafft werden. Die Enthaltsamkeit von Staat und Kapital gilt der Einmischung in den laufenden Forschungsprozess, gerade weil sie es auf die Brauchbarkeit seiner Resultate für ihre Zwecke abgesehen haben. Also, Freiheit der Wissenschaft ist doppelt bestimmt. Einerseits gehört immer dazu, dass die Wissenschaftler alimentiert werden. Die müssen aus dem Mehrprodukt der Gesellschaft ernährt werden oder versorgt werden. Und das ist historisch übergreifend so. Und Bulthaupt hat eben sozusagen die Entstehungsphase der Wissenschaft angeführt. Da beruht das noch auf persönlicher Herrschaft und Knechtschaft. Im Kapitalismus erfolgt der Zugriff der Wissenschaftler auf das Mehrprodukt der Arbeitenden dann anders. Wenn der Staat den Betrieb organisiert, dann bezahlt er die Wissenschaftler halt aus seinen Haushaltsmitteln, die er über Steuern eingenommen hat. Jetzt ist im Folgenden erstmal darzustellen, aus welchem Grund das Kapital überhaupt im Einzelnen auf die Resultate der Naturwissenschaft und Technologie zugreifen muss. Einiges habe ich davon schon angedeutet. Aber es geht jetzt spezifischer noch darum, welche Erwägungen das Einzelkapital dabei hat. Und es geht auch darum darzustellen, warum das Einzelkapital, obwohl es doch auf die Resultate der Wissenschaft angewiesen ist, trotzdem nicht selber darauf kommt, wissenschaftliche Forschung zu organisieren. Also die Frage ist, warum muss der Staat Wissenschaft organisieren, damit das Kapital darauf zugreifen kann? Zentral ist dabei, dass die Steigerung der Produktivität der Arbeit das entscheidende Mittel für das Kapital ist, um den Mehrwert zu steigern. Marx schildert im ersten Band des Kapitals systematisch voneinander getrennt, dass natürlich das einfachste Mittel der Steigerung des Mehrwerts die Verlängerung der Arbeitszeit ist. Wenn aber mal ein gesetzlich fixierter Normalarbeitstag historisch erreicht ist, oder wenn Gewerkschaften gut aufgestellt sind und feste Tarifverträge erkämpft haben, die dann auch wirklich verbindlich gelten und auf diese Weise ein Normalarbeitstag realisiert ist, ja, dann kann das Kapital halt nicht Mehrwert steigern durch Verlängerung des Arbeitstages. Die Schranke hat es dann erreicht, also muss es sich auf andere Weise darum kümmern. Und das entfaltet Marx dann halt in zwei Schritten, indem er zeigt: Wenn die Produktivität der Arbeit bei einem Einzelkapital gesteigert wird, dann heißt das zunächst mal, dass es selber Ware schneller herstellen kann als seine Konkurrenten. Mit derselben Anzahl Arbeiter gelingt es in derselben Zeit, mehr Ware herzustellen, die aber, weil man ja noch der Einzige ist, der über diese neue Technik verfügt, zum Marktpreis verkauft werden kann. Der ist noch durch die Technik der anderen bestimmt. Und dieser Marktpreis realisiert dann den normalen gesellschaftlichen Wert der Ware. Die Produktionsstückkosten in der individuellen Produktion waren aber geringer als bei den Konkurrenten. Und daraus resultiert ein Extraprofit. Die Erstanwender dieser neuen Technik streichen also nicht bloß den normalen Profit ein, sondern über den normalen Profit hinaus einen Extraprofit. Wenn Sie einen Extraprofit realisieren, haben Sie einen Vorteil. Sie können schneller akkumulieren als die anderen. Sie können aber auch auf das umgekehrte Mittel greifen. Sie können sagen, statt einen Extraprofit einzustreichen, bieten wir die Ware doch lieber billiger an. Dann können wir Marktanteile erobern, können den Konkurrenten Marktanteile abjagen. Wenn Sie das tun, werden Sie auch wiederum schneller akkumulieren als die anderen. Also es gibt zwei Varianten, schneller zu akkumulieren. In der Realität wird in der Regel beides zugleich versucht, nämlich man senkt den Preis der eigenen Ware etwas weniger, als tatsächlich die Produktionsstückkosten gesunken sind. Dann kann man zugleich Marktanteile erobern und Extraprofit einstreichen. Wenn ein Einzelbetrieb auf diese Weise schneller akkumuliert als andere, dann gewinnt er einen Vorsprung in der Konkurrenz, treibt die ersten Konkurrenten womöglich schon in den Ruin und spätestens dann merken die anderen, dass sie jetzt auch technisch nachrüsten müssen. Der Effekt ist dann, dass auch bei denen die Produktionsstückkosten der Ware sinken. Auch die können jetzt also im Preiskampf mit etwas niedrigeren Preisen antreten. Also geht die Preisspirale durch die Konkurrenz von Unternehmen, die versuchen, sich gegenseitig Marktanteile abzujagen, immer weiter nach unten, bis sie das Niveau erreicht hat, das durch die real gesunkenen Produktionsstückkosten dann gerechtfertigt ist. Da ist sozusagen dann der Boden erreicht. Im Resultat ist der Marktpreis der Ware gesunken. Der Extraprofit des ersten Anwenders ist verschwunden. Alle realisieren wieder eine durchschnittliche Profitrate. Aber weil der Marktpreis gesunken ist, dadurch, dass tatsächlich der Produktionsaufwand gesunken ist, ist eben auch der Wert der Ware gesunken. So. Wenn dieses Sinken des Werts der Ware durch allgemeine Produktivkraftsteigerung nicht nur in einer Branche stattfindet, sondern dieser Prozess, der vollzieht sich ja in allen Branchen. Überall herrscht derselbe Konkurrenzmechanismus. Dann sinken tendenziell die Werte aller Waren durch den Produktivkraftfortschritt. Dass sich das dann nicht unbedingt immer in der Erfahrung ausdrückt, liegt daran, dass gleichzeitig eine Geldentwertung stattfindet. Das hat wieder was zu tun mit dem modernen Kreditgeld. Aber das zu erklären, würde jetzt den Rahmen des Referats sprengen. Ist nur der Hinweis, man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass das, was der Marx da argumentiert, ja gar nicht empirisch überprüfbar ist, denn bestimmte Gebrauchswerte haben ihre Preise nun wirklich nicht nach unten verändert in den letzten Jahrzehnten. Meinetwegen das Brot beim Bäcker, das ist nicht wirklich billiger geworden. Obwohl es doch mit Sicherheit eine Produktivkraftsteigerung in den Großbäckereien gibt. Also könnte man ja auf die Idee kommen, die Theorie ist falsch. Deshalb nur der Hinweis, Wert ist nicht dasselbe wie Preis. Wert ist durch den realen Arbeitsaufwand bestimmt, der nötig ist, um die Ware hervorzubringen. Der Preis ist die Darstellung des Wertes in Geldform. Und wenn der Wert des Geldes selber in derselben Zeit gesunken ist, dann bleiben die Preise halt konstant. Also, erstes Resultat ist, Produktivkraftsteigerung durch Maschinisierung der Produktion bewirkt zunächst mal Extraprofite und für die gesamte Branche ergibt sich dann ein Preiskampf, der dazu führt, dass der Wert der Ware in dieser Branche gesunken ist und dieser Mechanismus findet in allen Branchen statt. Das hat dann zur Konsequenz, dass auch die Werte der notwendigen Lebensmittel, die Arbeiter konsumieren, gesunken sind. Also werden die Reproduktionskosten für diese Arbeiter geringer sein, zu Werten dargestellt, nicht unbedingt zu Geldpreisen dargestellt. Also wird, weil der Wert der Arbeitskraft gesunken ist, auch der Anteil der Arbeit sinken, der nötig ist, damit die Arbeiter im aktuellen Arbeitsprozess ein Äquivalent für den Wert ihrer Arbeitskraft hervorbringen. also ein Äquivalent für den Lohnvorschuss, den der Kapitalist gemacht hat. Also dehnt sich die Mehrarbeitszeit auf Kosten der notwendigen Arbeitszeit aus. Die notwendige Arbeitszeit sinkt, die Mehrarbeitszeit steigt im Verhältnis dazu. Also hat das Kapital den Mehrwert gesteigert, weil es die Waren verbilligt hat und dadurch die Arbeiter verbilligt hat. Ich würde das vielleicht nochmal ergänzen, weil es ja durchaus auch immer so eine populäre Vorstellung gibt, einfach sowas wie, ja, Marktwirtschaft ist ja voller Segen, weil da wird irgendwie die Technik systematisch weiterentwickelt und dadurch werden die Produkte billiger und letztendlich kann ich dann der kleine Mann, der Prolet oder so, halt die Technik-Schnickschnack leisten. Da, ich meine, an deinen Ausführungen kann man der Dinge dann entnehmen, dass das Resultat schon ist, ja, die, also klar, der Warenkorb von einem durchschnittlichen Proleten hier, der ist schon größer geworden und da sind jetzt manchmal auch so Artikel wie Plasmafernseher, Autos und so weiter, sind da schon mit drin enthalten, nur ist es ja ein Resultat davon, dass die Arbeit durch die Verwendung von immer effizienterer kapitalistischer Maschinerie einfach produktiver geworden ist. Und da hat dann auf der einen Seite das Resultat bei den Leuten, die eben noch im Produktionsprozess ausgebeutet werden, hat es eben das Resultat, dass die auch immer härter eingespannt werden. Also dass in diesen 8-Stunden-Arbeitstag im Grunde immer mehr Arbeit reingepresst werden soll. Ja, auf den Aspekt wollte ich im nächsten Schritt kommen erst. Ja, okay. Ja, aber erstmal ist natürlich festzuhalten, sämtliche Waren werden verbilligt, das heißt, die Mehrwertrate steigt, das heißt, der Grad der Ausbeutung wächst. Zweitens ist dann fraglich, ob in diesem Prozess tatsächlich die Arbeiter immer noch von ihrem Geldlohn sich genauso viel Lebensmittel kaufen können wie vorher oder ob nicht der Lohn stärker sinkt als der Durchschnitt der Warenwerte oder Warenpreise. Und um das begründen zu können, ist jetzt noch ein zweites Argument nötig, nämlich die Maschinisierung bedeutet ja, dass mit weniger Arbeit dieselbe Menge Gebrauchswert hergestellt werden kann. Mit weniger Arbeit heißt mit weniger Arbeitern. Das heißt, es werden Arbeiter freigesetzt aus dem Produktionsprozess, dadurch, dass maschinisiert wird. Das nennt man heute Rationalisierung. Das bedeutet, die Massenarbeitslosigkeit wächst durch den technischen Fortschritt. Also Produktivitätssteigerung ist erstmal an sich betrachtet die Verringerung der gesellschaftlichen Arbeit, um eine gegebene Menge an Gebrauchswerten herzustellen. Eigentlich wäre das eine wunderbare Sache. Man könnte die Arbeitszeit allgemein verkürzen, findet aber unter dem Kapital ja so nicht statt. Stattdessen ist von vornherein das Ziel der Maschinisierung nicht bloß die Produktivität zu erhöhen, um die Preise senken zu können und dadurch konkurrierende Kapitalien auszuboten, sondern immer auch überhaupt Lohnkosten zu sparen und sich unabhängiger zu machen von der lebendigen Arbeitskraft. Die Kapitalisten haben in der Regel nicht das Bewusstsein davon, dass die lebendige Arbeitskraft aber andererseits die einzige Quelle des Mehrwerts ist. Deshalb steckt darin ein Widerspruch. Die Kostensenkung, die führt schon dazu, dass der Anteil der lebendigen Arbeitskraft oder der Anteil des variablen Kapitals, das da vorgeschossen wird, relativ zum Gesamtkapitalvorschuss immer kleiner wird und der Anteil des toten Kapitals, das in den Produktionsmitteln steckt, deren Wert bloß übertragen wird auf das Produkt, der wird immer größer. Aber vom Standpunkt des Einzelkapitalisten ist es immer erstmal eine gute Sache, eine womöglich renitente Belegschaft zu vermindern und dadurch die Arbeitseffizienz zu erhöhen, dass man Maschinerie einführt. So, jetzt ist der Effekt dieser Einführung von Maschinerie eben Freisetzung von Arbeitern, massenhaft, weil das in allen Branchen gleichzeitig oder zeitversetzt stattfindet. Das Heer der Arbeitslosen wächst also tendenziell. Das heißt, die Arbeiter machen sich untereinander verschärft Konkurrenz, das heißt, die Löhne sinken. Und das heißt jetzt, die Löhne sinken nicht deshalb oder können nicht deshalb gesenkt werden, weil ohnehin die Preise der notwendigen Lebensmittel gesunken sind, sondern der Effekt der Lohnsenkung, der dadurch zustande kommt, dass mehr Arbeitslose produziert werden, bedeutet, dass die Löhne unter den Wert fallen. Dass die Arbeiter sich tatsächlich von diesen Löhnen dann weniger kaufen konnten als in der Reproduktionsperiode zuvor. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie ist denn dann überhaupt dauerhaft eine halbwegs stabile Arbeitslosenzahl möglich? Wenn doch der technische Fortschritt, wie nachgewiesen, Freisetzung von Arbeitern bewirkt, wie kann es denn dann überhaupt sein, dass in Ländern wie zum Beispiel in Deutschland seit ungefähr 40 Jahren die Arbeitslosenzahlen so halbwegs konstant sind? Geht nur. Also die Tatsache, dass immer noch ungefähr genauso viele Leute beschäftigt werden wie vor 40 Jahren, trotz Produktivkraftwachstum, das geht halt nur, wenn der Markt unglaublich erweitert worden ist in der Zwischenzeit. Der Absatzmarkt deutscher Waren muss in demselben Verhältnis, in demselben Umfang gewachsen sein, wie die Produktivität gestiegen ist. Und da man davon ausgehen kann, dass auch in den 70er Jahren bereits die Großkonzerne hier den Markt, den Binnenmarkt unter sich aufgeteilt hatten, kann eine stabile Arbeiterbevölkerung, eine beschäftigte Bevölkerung nur gehalten werden, wenn man in der Zwischenzeit den Weltmarkt erobert. Das heißt, der technische Fortschritt, der hierzulande stattfindet und der erstmal immer wieder Arbeiter freisetzt, der aber gleichzeitig so viel Akkumulationspotenzial freisetzt, dass auch immer wieder das Geschäft erweitert wird und wieder neue Leute eingestellt werden. Dieser technische Fortschritt, der kann nur dann das Resultat haben, dass immer noch genauso viele Leute beschäftigt werden, wenn der Marktanteil auf dem Weltmarkt erweitert worden ist. Und was ist der Weltmarkt? Naja, in gewisser Hinsicht ist er die Summe aller Binnenmärkte. Wenn also jemand von seinem eigenen Binnenmarkt ausgehend den Weltmarkt erobert, dann heißt das, dass andere Produzenten, die bisher ihre Binnenmärkte besetzt hatten, logischerweise in den Ruin getrieben werden. Und damit ist dann begründet, dass die Stabilität der Beschäftigung hierzulande trotz großer Produktivkraftsteigerung notwendig verknüpft ist damit, dass in Ländern wie Bangladesch und so weiter Massenelend herrscht, weil die dortigen nationalen Produktionen, sofern es sie überhaupt jemals gab, kaputt gemacht worden sind. So. Mindestens auf internationalem Maßstab ist also die Produktion von Produktivität durch das Kapital zugleich die Produktion von Massenelend. Und das formuliert Marx dann am Ende des ersten Bandes im 23. Kapitel als allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Da ist nachgewiesen, erstens das wechselseitige Bedingungsverhältnis von Beschleunigung der Akkumulation durch Produktivkraftsteigerung, wie eben dargestellt. Und umgekehrt bedeutet ein gewachsener Umfang der Produktion immer auch, dass die Mittel zu neuerlicher Akkumulation und neuerlicher Produktivkraftsteigerung gewachsen sind. Und dieser beschleunigte Produktionsprozess und Akkumulationsprozess des Kapitals, der sorgt für Massenelend, hierzulande und anderswo. Hierzulande ist das dann an der Stelle die Ableitung des Sozialstaats. Da liegt der Grund, warum es ihn überhaupt geben muss. Dafür ist dann wieder eine bestimmte gesellschaftliche Form der Umverteilung nötig und man wird sehr schnell darauf kommen, dass so wie der Sozialstaat hier finanziert ist, er eigentlich nur ein Abzug von den ansonsten auszuzahlenden Löhnen ist. Es gibt hier Zwangsversicherungen, also man nimmt den Arbeitern, bevor es überhaupt zur Auszahlung kommt, einen gewissen Anteil ihres Lohnes weg, steckt ihn in die Sozialkasse und aus der finanziert man dann die ganzen Überflüssigen. So, das ist also eine Verwaltung der Elendsschicht des Proletariats dadurch, dass die beschäftigten Teile des Proletariats sie bezahlen. Und dass man diese Leute überhaupt erhält, das hat wiederum zwei Gründe. Der eine ist, man hat sie als Reservearmee immer verfügbar, sollte das Kapital plötzlich mal expandieren müssen und wieder neue Leute brauchen. Dazu müssen sie dann entsprechend gesund erhalten werden, halbwegs gebildet sein oder nachqualifiziert werden etc. Da kümmern sich dann die Arbeitsämter drum. Der andere Vorteil ist, je mehr Arbeitslose es gibt und je geringer das Niveau des Sozialstaats ist, desto mehr ist auch Druck auf den Löhnen. Desto geringer müssen die Löhne sein, die das Kapital den Leuten zu zahlen hat, die es wirklich beschäftigt. Also sich eine überflüssige Bevölkerung zu halten, senkt die Löhne fürs Kapital. Und wenn man diese überflüssige Bevölkerung eh aus den Löhnen der Beschäftigten bezahlt, naja, dann ist klar, dass der Staat irgendwann auf das Problem stößt. Man greift ja an beiden Enden auf das Lohnniveau der Beschäftigten zu. Einerseits zweigt man was ab, um die Überflüssigen zu alimentieren. Da fehlt den Arbeitern schon mal was. Andererseits, weil es die vielen Überflüssigen gibt, sinken die Löhne permanent. Also sinkt auch die Größe, von der man was abzwacken kann. Und dieser Zusammenhang, der eigentlich ein immanent ökonomischer Zusammenhang ist, der heißt heute demografischer Wandel. angeblich nicht sagen, dass die Leute immer älter werden. So, nachgewiesen ist jetzt hier, dass die Produktivversteigerung des Kapitals dazu dient, dessen Akkumulation zu beschleunigen, dass das zweitens Massenelend hervorbringt. Hier schon und im Rest der Welt erst recht. Was aber war der Ausgangspunkt? Was war das Mittel, mit dem die Produktivversteigerung eingeleitet wurde? Die Maschinisierung. Durch wen werden Maschinen fabriziert? Erstmal natürlich durch kapitalistische Unternehmen in der Maschinenbaubranche. Wodurch ist es aber möglich, neue produktivkraftsteigernde Maschinerie zu bauen? Na, die muss erforscht worden sein. Da müssen also Resultate von Naturwissenschaften durch technologische Forschung umgewandelt worden sein in neue produktivkraftsteigernde Technik. Also, wenn man diese Kette zurückverfolgt, stellt man fest, die theoretischen Naturwissenschaften, die Ingenieurswissenschaften sind daran beteiligt, dass das Kapital die Produktivität der Arbeit steigert, dadurch seine Akkumulation beschleunigt, dadurch Massenelend produziert im Proletariat. Das Tun der Wissenschaftler ist überhaupt nicht gleichgültig dagegen, was dann hinterher mit ihren Resultaten gemacht wird, sondern sie sind sozusagen der logische Ausgangspunkt dieser Kette. Die kapitalistische Akkumulation, die gleichzeitig Akkumulation von Elend ist, beruht auf der Anwendung der Resultate sämtlicher Naturwissenschaften, die durch Technologien so transformiert worden sind, dass damit produktivkraftsteigernde Technik eingesetzt wird. Die Wissenschaftler aber, die an diesen verbessernden, an die Produktivität verbessernden Maschinen forschen, die können sich einbilden, dass sie erstens ja völlig unabhängig von irgendwelchen Wirtschaftsinteressen sich einfach nur einen Gegenstand der Forschung vorgenommen haben, dass sie einfach nur, um die Menschheit voranzubringen, daran forschen wollen, dass sie Arbeitsvorgänge erleichtern, beschleunigen, bessere Mittel finden, bessere Werkstoffe finden, die weniger umweltschädlich sind und so weiter. All das mag wirklich auch das ernsthafte Motiv der Wissenschaftler sein, die da forschen, oder der Ingenieure, die da was entwickeln und konstruieren. Aber indem sie das tun, sind sie, ob sie es wollen oder nicht, die Ressource, auf die das Kapital zurückgreift, um seine ökonomische Herrschaft erweitert zu reproduzieren. Ingenieure produzieren, ob sie es wollen oder nicht, Massenelend im Proletariat. Das machen die sich nicht klar. So, jetzt haben wir dargestellt, wozu überhaupt Naturwissenschaft und Technologie oder in welcher Weise Naturwissenschaft und Technologie den Kapitalzweck befördern. Jetzt kommt eben die Frage, naja, wenn das doch der Effekt ist, den das Kapital will, warum betreibt es dann nicht selber einfach diese Forschung? Erstes entscheidendes Argument. Die Forschung verursacht Kosten. Bevor das zu Erforschende erkannt ist, ist aber überhaupt nicht sicher, ob überhaupt ein brauchbares Resultat dabei herauskommt. Es kann am Ende sein, dass man was ausgegeben hat und dass dabei ein total nichtiges Resultat herauskommt. Genauso gut könnte man das Geld aus dem Fenster schmeißen. Zweiter Grund. Selbst wenn etwas dabei herauskommt, ist nicht gesichert, dass die neue Maschine, die dann entwickelt worden ist, auch tatsächlich rentabel einsetzbar ist. Vielleicht ist deren Produktion wieder so teuer, dass sie gar keine Kostensenkung im Arbeitsprozess bewirkt. Vielleicht würde die neue Maschine tatsächlich einfach nur die Arbeit des Arbeiters erleichtern. Aber wenn sie teurer ist als die alte, dann wird sie nicht eingesetzt. Also die Bedingung dafür, dass Maschinerie überhaupt neu eingeführt ist, ist, dass bezahlte Arbeit eingespart wird, das Kapital. Und erst unter dieser Voraussetzung, dass die Maschinerie schon diesen Reifegrad erreicht hat und in dieser Weise schon so kostengünstig ist, dass sich der Einsatz lohnt, nur dann werden die Resultate der Ingenieurswissenschaften auch wirklich in die Produktion übernommen. Dazwischen ist noch ein Zeitfenster, wo erstmal ein Prototyp vorliegt. Und dann müssen wiederum andere Ingenieure, die diesen Prototyp konstruieren, sich überlegen, ja, wie kann man denn die Maschinen, mit denen dieser Prototyp hergestellt wird, so verbessern, dass sich eine kostengünstige Serienproduktion dieser neuartigen Maschinerie realisieren lässt. Also ist eine neue Technik einmal gefunden, dann muss man diese neue Technik so billig reproduzierbar machen, dass sich ihr Einsatz durch das Kapital lohnt. Das ist also eine ganze Kette von Bedingungen, die erfüllt sein muss, damit das Kapital tatsächlich die Resultate der Ingenieurswissenschaften anwendet. Wenn das aber so unwägbar ist, ob diese Resultate erstens überhaupt technisch brauchbar sind, zweitens rentabel sind, ja, dann ist jede Investition ein sehr großes Wagnis. Und das Wagnis ist so groß, dass würde nicht der Staat diesen Forschungsbetrieb organisieren, er wahrscheinlich nur in sehr geringem Ausmaße überhaupt zustande käme. Und das hieße, die ganze schöne technische Entwicklung, die wir seit 150 Jahren haben, die wäre so überhaupt nicht zustande gekommen. Die technische Forschung würde nur auf Zwergmaßstab stattfinden. Und wir legen wahrscheinlich heute noch auf dem Niveau der Dampfmaschine. Nur dadurch, dass der Staat sich darum kümmert, aus Steuermitteln einen Wissenschaftsbetrieb einrichtet, in diesem Wissenschaftsbetrieb Wissenschaftler alimentiert, ihnen ihre Ausstattung bezahlt und ein Forschungsförderungswesen einrichtet, wie zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, bei der man dann Anträge stellen kann als Wissenschaftler, hier, ich habe das und das Projekt, ich brauche dafür die und die Zuwendung, ist mein Projekt so relevant, dass ihr mir das zahlt. Nur dadurch kommt überhaupt auf breiter Front ein naturwissenschaftlicher und ein ingenieurswissenschaftlicher Forschungsprozess zustande, auf dessen Resultate das Kapital dann zugreift. Der Staat muss es machen. Klappt dieser Prozess mit einiger Verlässlichkeit, hat er sich mal etabliert, ist er ins Rollen gekommen, dann gibt es natürlich auch immer wieder den High-End-Bereich, wo ein Forschungsprojekt so ausgeschrieben werden kann, dass man sagt, na, wir haben die und die Werkstoffe, deren Eigenschaften sind prinzipiell bekannt. Es gibt die und die Techniken, sie zu bearbeiten, das ist auch bekannt. Wir drehen nochmal an einem kleinen Rädchen. Das ist jetzt unser neues Forschungsprojekt. Dass dabei ein anwendbares Resultat rauskommt, ist relativ sicher, weil es eh nur um einen bereits bekannten Effekt geht, der jetzt beschleunigt werden soll oder effizienter gestaltet werden soll, dessen Wirkungskreis erweitert werden soll. Also wenn es um Verfahren geht, die prinzipiell eh schon bekannt sind, und wenn es darum geht, diese Verfahren oder diese bestimmten Mittel zu verbessern, dann ist relativ sicher, dass dabei ein lohnendes Resultat herauskommt. Und dann wird es auch fürs Kapital interessant, selber die Forschungsmittel vorzustrecken, vielleicht sogar ein eigenes Labor einzurichten und eigene Ingenieure zu beschäftigen. In der Automobilbranche gibt es sowas dann zum Beispiel. Aber die Aufgabe dieser Ingenieure ist dann ja auch nicht gerade den Stein der Weisen zu finden, sondern die sollen einfach an der Verbesserung einzelner Modelle arbeiten. Da geht es darum, die Produkte, die man herstellt, einfach so zu verändern und zu verbessern, dass man wieder eine neue Marktnische besetzen kann und seinen Absatz bei der Kundschaft erweitern kann. Dafür hat man dann eigene Forschungsabteilungen. Umgekehrt, Maschinenbauunternehmen, die sowieso standardmäßig Maschinen für andere herstellen, na, die werden sich schon auch überlegen, ob sie nicht die Konstruktion ihrer eigenen Maschinen auch noch besser hinkriegen. Also der Werkzeugmaschinen, mit denen sie selber operieren. Das geht dann. Aber allen gemeinsam, allen diesen betrieblichen Forschungen ist gemeinsam, die Grundlagenforschung der theoretischen Naturwissenschaften, die muss auf jeden Fall der Staat machen. Diese Grundlagenforschung ist unmittelbar nicht in brauchbare Resultate überführbar. Das ist das Geschäft der Technologie, der Ingenieurswissenschaften. Fürs Kapital lohnt sich, wenn überhaupt, nur die ingenieurswissenschaftliche Forschung. So, jetzt hat der Staat einen Wissenschaftsbetrieb eingerichtet. Der spuckt auch regelmäßig diese brauchbaren Resultate aus. Und jedes beliebige Kapital kann dann auf diese Resultate zugreifen. Gibt noch ein Problem. Diejenigen Forschungsabteilungen, die da tatsächlich ein neues Verfahren hervorgebracht haben oder ein Produktionsmittel entwickelt haben, das besser ist als andere, die wollen das auch zu Geld machen. Und dass dann tatsächlich von allen Kapitalien wirklich auf diese Resultate zugegriffen werden kann, ist nur möglich, wenn es ein Patentrecht gibt. Und das ist jetzt nochmal etwas komplizierter zu erläutern. Also erstmal hatten wir ja vorhin schon festgestellt, die Wissenschaftler, die müssen auf gesellschaftlicher Stufenleiter miteinander kooperieren. Zwischen den Naturwissenschaften, zwischen den Ingenieurswissenschaften muss kooperiert werden. Ingenieure müssen untereinander kooperieren. Die müssen sich gegenseitig ihre Resultate zugänglich machen. Deshalb ergänzt der Staat die Einrichtung des freien Wissenschaftsbetriebs dadurch, dass er eine Publikationspflicht verhängt. Alles, was jeder Beliebige rausgefunden hat, muss er veröffentlichen, damit es allen anderen zugänglich ist. Es soll prinzipiell zugegriffen werden können auf die Resultate, aber das kapitalistische Prinzip bedeutet ja schon, na, der es rausgekriegt hat, will es auch ökonomisch verwerten. Und diese beiden Prinzipien geraten in Konflikt miteinander. Die allgemeine Publikationspflicht existiert und dennoch sollen erforschte Resultate privat genutzt werden, profitabel genutzt werden. Und das Patentrecht versucht, diesen Konflikt zu lösen. Und zwar so, dass derjenige, der ein Verfahren entwickelt hat, das gerade weil dessen Ergebnisse publiziert worden sind, ja jetzt für alle nachvollziehbar ist. Jeder andere Produzent derselben Branche oder jede andere Forschungsabteilung könnte das jetzt nachahmen. Es soll aber das geistige Eigentum geschützt sein und es sollen die profitablen Verwertungsmöglichkeiten aus diesem neuen Verfahren durchaus geltend gemacht werden. Das ist ursprünglich auch der Anreiz gewesen, sie zu erforschen. So, also verpflichtet der Staat diejenigen, die diese Technik selber nachbauen, dem Ersterfinder dieser Technik Lizenzgebühren zu zahlen, dafür, dass sie das Wissen, das der geschaffen hat, selber nutzen. Das Interesse des Staates ist das, dass sämtliche Kapitale der Gesellschaft auf sämtliche Resultate jederzeit zugreifen können. Sofern aber eine Forschung im Auftrag eines bestimmten Kapitals oder unter seinem eigenen Dach stattfindet, hat dieses Kapital Interesse daran, erstens den Extraprofit zu realisieren, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und zweitens eben jetzt näher bestimmt seine eigenen Forschungskosten zu amortisieren. Das soll sich gelohnt haben. Und dadurch, dass die Resultate jetzt aber allen anderen Kapitalien ja längst zugänglich geworden sind durch die Publikationspflicht, verliert dieses Kapital die Chance, extra Mehrwert zu machen, extra Profit zu realisieren. Alle anderen können in 0, nix dieselbe Technik sich auch hinstellen. Diese Phase, in der man extra Profit machen hätte können, die gibt es nicht mehr. Und dieser Verlust an potenziellem extra Profit, der wird eigentlich bezahlt mit den Lizenzgebühren für die Patente. Die Forschungsinvestitionen, die einer gemacht hat, werden auf diese Weise amortisiert. Und der Produktivkraftvorsprung, den man ansonsten gehabt hätte mit dieser neuen Technik, der geht einem jetzt verlustig durch die Verallgemeinerung der Technik. Aber weil man der Initiator dieser Technik war, müssen andere, die diese Technik benutzen, einem dafür Lizenzgebühren zahlen. Und das ist dann ein Ersatz für den verlustig gegangenen Extraprofit. Ja, ich glaube, ich habe das noch nicht verstanden. Also, du meinst doch, das, was an Erkenntnissen rauskommen soll, das wird über die Lizenzgebühren und die Publikationspflicht erstmal allgemein zugänglich gemacht. Mhm. Nur ist es ja so, dass erstmal jedes Unternehmen ja nicht schon auf diesen Wissenspool zugreifen will. Ich frage mich halt nur, wenn das allgemein zugänglich gemacht wird und jedes Unternehmen ja nicht nur ein Interesse hat an Wissen überhaupt, sondern eben an Wissensvorsprüngen, wird es dann darüber entschieden, dass einige Unternehmen sich die Lizenzgebühren einfach nicht leisten können? Oder wird es dann nochmal über Privatforschung dann entschieden? Oder wie ist das? Na, wenn sie sich die Gebühren nicht leisten können, dann können sie ja trotzdem sich die Technik dahin stellen, aber dann können sie auch Schadenersatz verklagt werden. Also das ist dann ein Risiko. Das heißt ja umgekehrt, um sich eine neue Technik anzuschaffen, um die selber bei sich einzuführen, ja, muss man schon Kapitalvorschuss haben. Hat man den nicht, braucht man Kredit. Kriegt man den nicht, hat man Pech gehabt. Aber jetzt zum Beispiel in der Automobilbranche oder so, ich weiß nicht genau, wie es da läuft, aber da gibt es ja dann einfach eine kleine Menge an Großkonzernen. Die werden jetzt wahrscheinlich jetzt alle miteinander jetzt nicht große Nöte haben, diese Lizenzgebühren leihen zu können. Deswegen frage ich mich halt, wo kommt jetzt in der Konkurrenz entgegen? Zum Beispiel, inwiefern sind denn das grundlegende Wissen aus den Naturwissenschaften, inwiefern ist das denn dann für die noch nützlich? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage schon richtig verstanden habe. Ja, auf der einen Seite wird Wissen allgemein zum Verfügbar gemacht, und ich hatte jetzt das Beispiel halt, die Unternehmen einer Branche, die können sich das auch alle leisten, aber worauf es dem Unternehmen ankommt, ist doch der Wissensvorsprung. Ja. Das dachte ich ganz klar von dir. Naja, ja, das ist schon ein Widerspruch in der Sache. Also vielleicht nochmal so rum. Natürlich versucht auch jeder Konzern bei laufender Arbeit, bei laufender Reproduktion ständig Verbesserungen im eigenen Arbeitsprozess vorzunehmen. Und das passiert ja erstmal sozusagen unter Fabrikgeheimnis oder Betriebsgeheimnis. Wenn man da jetzt entscheidende Vorteile erreicht, dann hat man sich ja einen Konkurrenzvorteil auch erschaffen. Dann hat man einen Produktivkraftvorsprung vor den anderen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann muss man sich das doch jetzt auch nicht noch als geistiges Eigentum schützen lassen, ist ja eh Betriebsgeheimnis. Ja, es gibt Betriebsspionage, und weil es die gibt, hat man jetzt die Wahl. Man kann entweder hoffen, dass es lange Zeit nicht rauskommt, dass man diesen Vorsprung hat, auf die Gefahr hin, dass andere das relativ schnell rauskriegen, und dann hat man den Vorsprung verloren. Oder man kann sich dieses bestimmte Verfahren, was man neu entwickelt hat, schützen lassen. Und das ist dann mit der Publikationspflicht verbunden. In dem Moment, wo das Patent angemeldet ist, muss öffentlich gemacht werden, so und so ist die Technik beschaffen, so und so wird das Ding gebaut oder so und so wird das Verfahren reproduziert. Damit ist es allen bekannt. Und in dem Moment ist der Vorteil des Extraprofits verschwunden, weil alle anderen sich das sofort auch so hinstellen. Weil mit der Publikation der Vorteil des Extraprofits verloren geht, richten sich die Lizenzgebühren auch nach dem Vorteil, den man gehabt hätte und der einem jetzt verlustig geht. Also die Lizenzgebühren sind nicht einfach nur zur Begleichung der Forschungskosten da, sondern deren Höhe beläuft sich letzten Endes darauf, dass mit dieser neuen Technik die Produktivität um so und so viel Prozent gewachsen ist, woraus sich ein durchschnittlicher Extraprofit von so und so viel ergeben hätte für eine bestimmte Zeit. Der schmilzt dann halt irgendwann weg, weil vielleicht die anderen sowieso dann auch drauf kommen. Ja, und all das geht in die Kalkulation dieser Lizenzgebühren mit ein. Also nochmal, eben die Wahl ist, entweder man betrachtet das als Betriebsgeheimnis und versucht halt so lange mit dem Vorteil zu werkeln, wie es geht, auf die Gefahren, dass man Spione im Betrieb hat. Oder man sagt sich, naja, das werden die anderen sowieso schon schnell rauskriegen, also lieber jetzt patentieren lassen. Vielleicht ist sogar ein benachbarter Konzern am selben Projekt am Forschen, was einem die eigenen Industriespione sagen. Und dann will man sich lieber selber jetzt schon mal die Technik, das Recht auf diese Technik sichern. So, und meldet man das Patent an, dann muss man publizieren und dann wird man halt entschädigt für den Verlust des Extraprofits. Würde ausschließlich das Kapital sämtliche Forschung betreiben, die theoretische der reinen Naturwissenschaften eingeschlossen, und gäbe es diese rechtlichen Voraussetzungen der Verallgemeinerung nicht, so wäre die Menschheit über das Produktivitätsniveau des späten 18. Jahrhunderts wohl heute noch nicht hinausgekommen. Denn dann wäre selbst die Dampfmaschine noch ein streng gehütetes Betriebsgeheimnis und nur die aggressivste Industriespionage würde dafür sorgen, dass nach und nach immer mehr Einzelbetriebe die Geheimnisse ihrer Konkurrenten sich zugänglich machen könnten. Der kollektive Prozess der wissenschaftlichen Forschung würde so im Schneckentempo voranschreiten, denn die gesellschaftliche Kooperation, auf der er beruht und die es überhaupt ermöglicht, dass die Resultate des einen als Voraussetzungen in die Arbeit anderer eingehen, käme als umfassende, allgemeine Kooperation gar nicht zustande. Also selbst angenommen, wenn das mit der Industriespionage klappt, dann kriegen halt immer nur einzelne Betriebe raus, was der andere gerade macht. Dann dauert es verdammt lange, bis alle in der Branche das mitgekriegt haben. Und dann ist nicht mal gesichert, ob zum Beispiel die theoretischen Naturwissenschaftler die abstrakte Naturzusammenhänge untersuchen, mit neuen Messgeräten versorgt werden können, die jetzt im Prinzip möglich wären zu bauen, aber für die es gar kein Interesse gibt. Also die Naturwissenschaft liefert ja nicht nur theoretische Voraussetzungen für die Ingenieurswissenschaft, sondern umgekehrt produzieren Ingenieure und kapitalistische Unternehmen allerhand Gerätschaften, mit denen die Naturwissenschaftler dann wiederum ihre Forschung betreiben. Die Astronomie zum Beispiel, die braucht Teleskope etc., die müssen industriell hergestellt werden. All das muss ineinander greifen. Und der Staat reflektiert darauf, dass eben seinem gesamten nationalen Kapital der Zugriff auf sämtliche Resultate der Wissenschaften zugänglich sein müssen. Der reflektiert auch darauf, dass der Wissenschaftsprozess selber ein Prozess der gesellschaftlichen Kooperation und Arbeitsteilung ist, die möglichst flüssig ineinandergreifen muss. Naja, und das Patentrecht ist sozusagen das Auskunftsmittel, das er sich hat einfallen lassen, um das widersprüchliche Interesse des Kapitals, einerseits eben Produktivkraftsteigerung, andererseits aber möglichst Geheimhaltung der eigenen Vorteile, verträglich zu machen mit dem Erfordernis, dass das gesamte Kapital auf wissenschaftliche Resultate zugreifen können muss. Und dem zweiten, weiteren Erfordernis, dass die Wissenschaft selber als Kooperation auf allgemeine Zugänglichkeit von Resultaten und von neuer Technik angewiesen ist. All das muss ineinander greifen. Und das vermittelt der Staat. So. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Argument dafür, warum denn nun ausschließlich das Kapital und dann noch der Staat mit seinen eigenen Bedürfnissen auf die Resultate der Wissenschaft zugreifen. Zum Staat jetzt nur stichwortartig, der Staat hat halt eine Menge Aufgaben, um die kapitalistische Produktion am Laufen zu halten und um seinen eigenen Machtapparat am Laufen zu halten. Der muss für eine gesellschaftliche Infrastruktur sorgen, für ein Verkehrswesen, Kommunikationswesen, der muss ein Medizinwesen einrichten, etc. Nicht zuletzt ein Bildungswesen, über das dann an anderer Stelle bei der Ausbildung nochmal gesprochen werden muss. Dazu braucht er durchaus auch immer wieder Resultate naturwissenschaftlicher und ingenieurswissenschaftlicher Forschung. Naja, und natürlich hat er ein Militär und er organisiert im Innern einen Überwachungsstaat und einen Polizeistaat und die müssen auch jeweils mit neuester Technik versorgt werden. Also hat der Staat selber ein Eigeninteresse daran, dass dieser gesellschaftliche Forschungsprozess funktioniert, weil er selber auf dessen Resultate angewiesen ist. Und ganz bestimmte Forschungen, die unmittelbar damit zu tun haben, dass das Gewaltmonopol sich mit seinen eigenen Reproduktionsbedingungen versorgt, die überlässt er keinesfalls dem öffentlichen Betrieb. Diese Forschung, die findet dann an speziell dafür eingerichteten, nicht öffentlichen Forschungseinrichtungen statt. Zwar werden die Resultate aller wissenschaftlichen Forschungsarbeit allgemein dokumentiert und publiziert, sodass sie sich jedermann geistig aneignen kann. Die praktische Anwendung dieser Resultate aber scheitert bei jedem Normalbürger an dem Mangel an Kapital, das zur Verwandlung der ideellen Resultate der Forschung in technisch-praktische Gestalt in nutzbare Produktionsmittel und Verfahren vonnöten ist. Der bisher erreichte Entwicklungsstand der Kapitalakkumulation hat dafür gesorgt, dass das notwendige Kapitalminimum, das einen dazu befähigt, ein neues Unternehmen zu gründen, das technisch hinreichend ausgestattet ist, um eine konkurrenzfähige und profitable Produktion zu betreiben, mit der es sich am Markt halten kann, enorm ist. Schätzungen zufolge beläuft sich das Minimum an Investitionen für eine funktionsfähige und zugleich rentable Automobilfabrik mittlerweile auf ca. 1 Milliarde Euro. Und dabei ist noch davon abgesehen, dass man für den Absatz der produzierten Autos angemessene Transportwege und Mittel, ein funktionierendes Vertriebsnetz und Auslagen für Marketing und Werbung benötigt. Zwar wäre prinzipiell der Kredit durch eine Bank ein Mittel, mit dem auch der Normalbürger als Global Player in die Kapitalkonkurrenz einsteigen könnte, aber die Bank verlangt erstens Sicherheiten für das Darlehen und zweitens Nachweise darüber, dass man in dem Geschäft, das man zu starten beabsichtigt, über genügend Expertise verfügt. Nur wer bereits viel Kapital besitzt und viel Erfahrung in der Unternehmensführung hat, kommt auch in den Genuss von Kredit, mit dem sich vermittels des Zugriffs auf Resultate der Forschung ein unternehmerisches Start-up organisieren oder eine bereits fungierende kapitalistische Produktion modernisieren lässt. Eine nicht kapitalistische Nutzung der Resultate naturwissenschaftlicher und technologischer Forschung steht nur noch dem Staat offen, der als Gewaltmonopolist der ihm unterworfenen Gesellschaft über Steuern, das Monopol der Geldschöpfung und daher auch über immensen Kredit beim Finanzkapital verfügt. Jetzt können wir noch überlegen, naja, es gibt schon noch ein paar andere gesellschaftliche Großorganisationen, die auch über nicht wenig Kohle verfügen, die könnten im Prinzip da auch einsteigen. Kirchen, Gewerkschaften, naja, viel mehr gibt es da nicht. Die hätten durchaus die finanziellen Mittel. Ähm, Es gibt durchaus auch immer mal ein paar Gewerkschafter, die sowieso schon immer der Meinung waren, dass ihre Aufgabe das Co-Management ist. Und die äußern selber auch Ideen, warum könnten nicht die Gewerkschaften eigene Unternehmen gründen. Das beißt sich aber immer noch mit dem Selbstverständnis der Gewerkschaften. Bei den Kirchen sieht es schon wieder anders aus. Die haben durchaus was am Laufen, gehen da aber lieber in den Finanzsektor mit halben Banken. Und Gewerkschaften und Kirchen greifen halt eher auf die Resultate von Geistes- und Gesellschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften zurück. Also die Kirche hatte nochmal ihre eigene Abteilung. Und die Gewerkschaften, die fragen halt häufiger bei Sozialwissenschaftlern nach. Die rücken dann auch entsprechend Forschungsgelder für deren Projekte raus. Wenn sich Studenten berufen auf die Freiheit der Forschung und dann auch fordern, dass die Forschung Resultate hervorbringen soll, die den Menschen nützt, dann kann man sich erstmal überlegen, auf welche Resultate von welcher Forschung diese Menschen überhaupt zugreifen können unter kapitalistischen Bedingungen. Und hier ist jetzt erstmal nachgewiesen, auf die Resultate von Naturwissenschaften und Technologie eigentlich erstmal nicht. Also jedenfalls nicht auf die Resultate von jetzt erst laufender neuer Forschung, die jetzt Neues zustande bringt. Natürlich kann ich auch, wenn ich privat meinen Drachen steigen lassen gehe, ihn besser steigen lassen, wenn ich ein bisschen weiß über Gravitation und Windgeschwindigkeit und so weiter und Strömungsverläufe und so. Ja. Aber wirklich neue Resultate, die heute gerade produziert werden von den Wissenschaften, die werden erstmal nur vom Kapital und in einzelnen Abteilungen vom Staat genutzt. Ein erstes Fazit, wo ich das zusammenführe. Gerade indem der Staat in eigener Regie einen naturwissenschaftlichen und technologischen Forschungsbetrieb einrichtet und finanziert, aus eigenen Mitteln die dort tätigen Wissenschaftler alimentiert und sich selbst per Grundrechtsartikel auf die Freiheit der Wissenschaft verpflichtet, also offiziell davon Abstand nimmt, sich in die laufenden Forschungsprojekte der Wissenschaftler einzumischen, ermöglicht er es, sich selbst und dem Kapital auf brauchbare Resultate der Forschung zuzugreifen. Die Pflicht der Wissenschaftler zur Publikation ihrer Resultate ergänzt er durch das Patentrecht und ermöglicht so die geistige Kooperation der Wissenschaftler und stiftet erst die technische Kooperation der Einzelkapitale, indem er den Betrieben, die neue Produktionstechniken entwickeln, Lizenzgebühren einträgt, zur Kompensation ihrer Entwicklungskosten und des Verlusts von Extraprofiten, der durch die rasche Übernahme der neuen Techniken durch die Konkurrenten entsteht. Auf diese Weise rentiert sich die technologische Entwicklungsarbeit im Einzelfall auch für das Einzelkapital und zugleich wird der Verfügung der konkurrierenden Kapitalien kein einziges Element des bereits erreichten technischen Fortschritts entzogen. Obwohl das theoretische Wissen für jedermann zugänglich ist, sind die praktischen Gestaltungen, die Produktionsmittel und Produktionsverfahren, in denen dieses Wissen zur wirkmächtigen Anwendung kommt, Staat und Kapital vorbehalten, weil nur diese über die zur technischen Anwendung der Forschungsresultate nötigen Ressourcen verfügen. Na, und die verwerten sie dann. Damit sind sie ihrem gesellschaftlichen Endzweck zugeführt, der Kapitalakkumulation. Die Organisation des Wissenschaftsbetriebs, getrennt vom Produktionsprozess des Kapitals, und die rechtlich garantierte Freiheit der Wissenschaftler von der Einmischung fremder Interessen in ihre Forschungsarbeit haben ihre ideologischen Implikationen. Die Wissenschaftler, die durch ihre staatliche Alimentierung frei sind von materiellen Sorgen und Muße haben, sich auf die theoretischen Mucken der Bestimmung ihrer Gegenstände und auf die Tüftelei an besonderen Maschinen, Schaltkreisen oder Verfahren zu konzentrieren, haben es leicht, von den Zwecken abzusehen, für die verwandelten Resultate ihrer Forschungsarbeit später in der Industrie eingesetzt werden. Selbst wenn sie direkte Forschungsaufträge annehmen, wird in denen niemals explizit als Zweck genannt, dass es um die Bereitstellung verbesserter Mittel des Mordens oder der profitableren Ausbeutung von Lohnarbeit geht. Der allgemeine ökonomische Zweck verschwindet hinter der Beschreibung der angestrebten neuartigen Mittel, mit denen ihm zu noch effizienterer Durchsetzung verholfen werden soll. Das gesuchte Mittel erscheint so selbst als Zweck des Forschungsvorhabens, das es zu realisieren gilt, und zu dessen Realisation der Forscher nun seinerseits die notwendigen Mittel ersinnen und beschaffen muss. Also, die Technik ist eigentlich Mittel des Kapitals, um dessen Verwertung zu beschleunigen, denn es soll ja neuartige, produktivere Technik sein. Das Mittel für diesen ökonomischen Zweck wird jetzt aber im Forschungsauftrag zum Zweck. Hier erforschen wir das Ding. Die Anforderungen habe ich an meine Produktion. Ich brauche eine produktivere Maschine. Kurz zu ihr mir die. Jetzt erscheint dem Forscher getrennt von dem ökonomischen Zweck, weil er ja außerhalb der ökonomischen Sphäre agiert, das Mittel für den ökonomischen Zweck als der Zweck, den er zu realisieren hat. Und dieser Zweck erscheint ihm als Ingenieur völlig neutral. Das ist ein Gerät. Das ist ein technisches Ding. Das hat keine ökonomischen Bestimmungen für ihn. Höchstens aufgrund von Erfahrung, weil er ja weiß, naja, die Maschine soll profitabler sein am Ende. Der liest ja auch Zeitungen, der weiß schon, es geht um Profit. Aber er kann sich zumindest vormachen, dass er nur damit beschäftigt ist, ein technisches Problem zu lösen. Der allgemeine ökonomische Zweck verschwindet also hinter der Beschreibung der angestrebten neuartigen Mittel, mit denen ihm noch zu noch effizienterer Durchsetzung verholfen werden soll. Das gesuchte Mittel erscheint als Zweck des Forschungsvorhabens und der Forscher muss nun seinerseits die notwendigen Mittel ersinnen und beschaffen. Ich spare mir jetzt langwierige Ausführungen darüber, dass im sozial- und geisteswissenschaftlichen Betrieb ein gewisser Subjektivismus durchgesetzt ist. Nur so viel dazu. Wenn die Geistes- und Sozialwissenschaftler selber gar nicht mehr den Anspruch haben, Wissenschaft im strengen Sinne zu machen, das heißt, unabhängig von dem Gegenstand, auf den sich ihre Forschung bezieht, notwendig geltende, allgemein geltende Resultate hervorzubringen, wenn sie diesen Anspruch nicht mehr haben, wenn sie Theoriearbeit sowieso nur begreifen als das Formulieren von Modellen, Perspektiven, Ansätzen, die mögen sie einander auch widersprechen, dann friedlich, schiedlich nebeneinander stehen und so insofern alle gleichgültig, nämlich alle gleich ungültig sind. Also wenn dieser Betrieb so aussieht, dann gibt es auch niemanden in diesem Betrieb, der eine verbindliche Gesellschaftskritik zu formulieren in der Lage ist. Nämlich verbindlich heißt eine Kritik, aus der dann notwendige praktische Konsequenzen zu ziehen sind. Wenn man auf einem subjektivistischen, relativistischen Verständnis von Wissenschaft beruhend sich an die Gegenstände ranmacht, dann sind selbst alle Vorschläge, die man daraus ableitet für Sozialreformen, für Politikberatungen, meinetwegen sogar für die Sozialarbeit, beliebig. Deshalb ist ein solcher Wissenschaftsbetrieb für den Staat auch überhaupt kein Problem. Der mag vielleicht überhaupt keine brauchbaren Resultate liefern, nicht mal eine konsistente Ideologie, die brauchbar wäre, aber er ist auch harmlos. Also muss er sich da keine Sorgen machen. Fürs Kapital gilt dasselbe. Umgekehrt wird man feststellen, dass gerade der Subjektivismus und Relativismus, der da weitgehend durchgesetzt ist, es dann andererseits diesen Wissenschaftlern ermöglicht, frisch fröhlich mit empirischen Befragungen an die Leute ranzugehen, deren Einstellungen zu erforschen, Vorurteilsforschungen zu machen, psychologische Spekulationen anzustellen, aus welchen Gründen Leute warum, wann, was machen. Dem steht dann Tür und Tor offen. Da kann man dann Daten sammeln und auswerten und berechnen und so weiter. All das ist möglich, deshalb ergänzt sich der Subjektivismus und Relativismus dann auch wieder ganz gut mit einem Positivismus. Und obwohl die Leute wissenschaftstheoretisch so argumentieren, dass alles eine Sache des Standpunktes ist und dass alles erstens durch die gesellschaftliche Stellung, die man hat, zweitens durch den historischen Zeitpunkt, zu dem man denkt, drittens durch die individualgeschichtliche Sozialisation und ich weiß nicht, was alles noch bestimmt ist, sodass Objektivität nicht mehr möglich ist. Wenn das wissenschaftstheoretische Konzept ist, hindert es einen nicht daran, die Gegenstände, an die man sich dann mit solchen Vorstellungen heranmacht, als gegebene Gegenstände einfach hinzunehmen. Das sind dann die Erscheinungen, die man beobachtet, ja, und zwar mit dem Beobachtungsraster, das man halt selber als Subjekt mitbringt. Also der Subjektivismus und Relativismus ist zugleich Positivismus, wenn es darum geht, sich eine Vorstellung davon zu machen, was eigentlich sind meine Gegenstände, mit welchen Methoden soll ich sie untersuchen. Sie sind dann nämlich schlichtweg Gegebene, die ja gar nicht mehr als an sich Bestimmte gefasst werden, weil das eigene Wissen ja eh nur subjektiv ist. Das eigene Wissen ist Projektion auf etwas, von dem ich im Vorhinein gesagt habe, dass es gar nicht an sich bestimmt ist. Die Gegenstände sind damit das an sich bestimmungslose Substrat, auf das ich meine Projektionen richte. Subjektivismus und Positivismus sind miteinander verträglich. Oder sie sind sogar Geschwister. So. Wenn das der Grundzug der Sozialwissenschaften ist, wie gesagt, dann sind ihre wissenschaftstheoretischen Konzepte zwar eigentlich absurd und hätten, wenn man die wenigstens immanent folgerichtig durchdenken würde, die Konsequenz, dass die Wissenschaftler auf die Wissenschaftlichkeit ihrer eigenen Behauptungen verzichtet tun, dass sie selber nur sagen, das, was ich hier kundtue, unterscheidet sich nicht von einer Meinung. Kann man haben, muss man nicht. Habe ich sogar ein Recht drauf. Und das machen sie auch. Sie berufen sich auf das Recht, auf ihren eigenen Ansatz. Wenn einer wie ich daherkommt und sagt, das ist nicht objektiv, das ist keine Wissenschaft, dann kommt ein Aufschrei zustande und sagt, Moment mal, das ist eine Lehrmeinung, auf die habe ich ein Recht. Und du, der du auf Objektivität beharrst, du bist totalitär. Naja, dann ist die Diskussion zu Ende. Also Subjektivismus und Relativismus führen eigentlich dazu, dass gar nichts mehr objektiv bestimmbar ist, Gegenstände als Gegenstände gar nicht mehr gefasst werden können, nämlich nicht mehr als Gegenstände des Denkens, sondern nur noch als Projektionsfläche des Meinens. Und das führt dazu, dass Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler sich nicht mal untereinander darauf einigen können, was eigentlich ihr gemeinsamer Untersuchungsgegenstand ist. Ich habe das mal versucht, schon lange her, da haben wir als Fachschaft eine Veranstaltung organisiert mit Erstsemestern der drei sozialwissenschaftlichen Fächer, Politik, Soziologie, Sozialpsychologie, und haben dazu drei Dozenten eingeladen als Vertreter dieser Fächer. Also wir haben eigentlich alle eingeladen, aber drei haben sich untereinander abgestimmt, ja, wir gehen mal dahin. So, und dann haben wir zwei Fragen formuliert als Fachschaft, die drei beantworten sollten zur Aufklärung der Erstsemester. Erste Frage: Was ist der spezifische Gegenstand, dem sich Ihre Teildisziplin der Sozialwissenschaften widmet? Und wie hängt er mit dem allgemeinen Gegenstand aller Disziplinen der Gesellschaft zusammen? Zweite Frage: Worin besteht der wissenschaftliche Charakter Ihrer Disziplin? Sie haben sich geweigert, beide Fragen zu beantworten. Auf die erste Frage gab es die Antwort, naja, erstens, ob wir drei disziplinübergreifend überhaupt denselben Gegenstand haben, ist schon fraglich, denn jeder hat ja seine spezifische Zugangsweise dazu, also ist es schon mal nicht derselbe Gegenstand. Die einen gehen ihn halt psychologisch an, die anderen gehen ihn soziologisch an, die dritten gehen ihn politologisch an. Ist er derselbe? Fraglich. Nächstes Argument, ja, und wir haben ja einen Pluralismus in den Wissenschaften, also meine Kollegen in meiner Disziplin, mit denen kann ich mich sowieso auch nicht einigen, also das wäre auch zu viel verlangt. Es ist also sozusagen eine falsche Anforderung, die dieser Neumann kluge Student da formuliert hat. So ist es ja gar nicht. Naja, und die Sache mit der Wissenschaftlichkeit ist damit eigentlich schon selber beantwortet. Ich war damals noch ein bisschen naiver und etwas hölzern unterwegs. Ich bin da mit einem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch von Aristoteles angekommen. Dass dieselbe Sache in derselben Hinsicht nicht zugleich so bestimmt und nicht so bestimmt sein kann. Also diese Flasche hier und jetzt kann nicht zugleich grün und nicht grün sein. Sie kann vielleicht grün und blau oder grün und weiß sein, aber sie kann nicht hier und jetzt grün und nicht grün sein. Das ist ein Widerspruch. Dann haben sie gesagt, ja, der Aristoteles, ach, das geht ja auch nicht mehr. Ist doch 2300 Jahre alt. Ja, so ist es halt in diesem Betrieb. Jetzt könnte man denken, der ist eigentlich harmlos. Müsste der Staat nicht mal beaufsichtigen. Ist eh konsequenzlos, was sie da machen. Ist aber nicht konsequenzlos. Da werden Leute ausgebildet, die machen einen Hochschulabschluss, der ist die Eintrittskarte in die höheren Berufe, und diese Absolventen, die werden Psychologen und haben dann Klienten, sie werden Industriesoziologen und arbeiten an der Minderung von Reibungsverlusten und an Effizienzsteigerungen, sie werden Anwälte, sie werden Manager etc. Und da haben sie dann Entscheidungsbefugnisse. Und einerseits müssen sie sich da dann nach den objektiven Aufgaben richten, die in ihrem Berufszweig ihnen so abverlangt werden. Andererseits können sie sich da dann locker ihre Marotten, die sie im Kopf haben, auch leisten und sie an den Leuten vollstrecken, die ihnen anvertraut sind. Eben an ihren Klienten zum Beispiel, an ihren Kunden, an ihren Kollegen. Und sie sind dann Experten, sie haben einen Titel. Sie sind eingeordnet in der beruflichen Hierarchie in den oberen Rängen. Sie sind Teile der Elite. Ganz kurze Anmerkung zum Elitebegriff. Das ist ja auch wieder so eine Ideologie. Die Elite sei die Gruppe derer, die am besten qualifiziert sind. Also sozusagen die fähigsten Leute der Nation. Was ist Elite objektiv? Naja, Elite sind diejenigen, die gesellschaftliche Leitungs- und Kommandofunktionen ausführen. Die also die Arbeitskraft der großen Masse der Leute kommandieren und denen ihre Zwecke vorgeben, die denen sie nachzukommen haben. Ein Manager gehört zur Elite, weil er nicht selber Hand anlegen muss, um Sachen herzustellen, sondern weil er zum Beispiel über die Einstellung oder Entlassung der Leute entscheiden kann, die da zur Profitproduktion andrücken müssen. Ein Anwalt oder Richter oder Staatssekretär, der Juristerei studiert hat, gehört zur Elite, weil er mit Funktionen des gesellschaftlichen Gewaltmonopols betraut ist. Also Entscheidungsmacht hat über andere. Selbst ein Sozialarbeiter gehört nach diesem Kriterium sogar zur Elite, obwohl er schlecht bezahlt wird. Das liegt aber daran, dass er Klienten betraut, die nun mal wirklich zynisch ausgedrückt zum sozialen Abschaum gehören. Die sind nicht mehr nützlich für irgendwas. Die sollen erst wieder nützlich gemacht werden. Und genau darin besteht sein Job. Er soll Leute, die aus dem Raster rausgefallen sind, darauf trimmen, dass sie wieder arbeitsfähig werden, in die Mühle zurückkehren können, dass sie ihre Frau, ihre Kinder nicht mehr verprügeln, den Alkohol sein lassen und so weiter. Diese Leute sollen also so betreut werden und daraufhin genötigt werden, dass sie wieder im ökonomischen Betrieb funktionsfähig sind und sich als gute Staatsbürger bewähren. Also, nach diesem Kriterium betrachtet, produziert die Hochschule tatsächlich die Abteilung Elite der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Und dem dient im Wesentlichen der gesellschaftliche, vom Staat betreute Lehr- und Ausbildungsbetrieb an den Hochschulen. So, jetzt würde ich gerne noch einleiten zu der Frage, ja, wie ist denn das mit der Freiheit der Lehre, wie ist das mit der Treue zur Verfassung? Dann können wir die Gesetzestexte dazu nochmal kurz durchgehen, die da einschlägig sind, und dann bin ich durch. Wenn Marxisten, das schließt jetzt erstmal an diesen Relativismus in den Sozialwissenschaften, wenn Marxisten in diese Phalanx affirmativer Relativisten einbrechen, auf der objektiven Bestimmbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Kritik bestehen und ihren Willen bekunden, aus den theoretisch gewonnenen Einsichten auch praktische, politische Konsequenzen ziehen zu wollen und die Verhältnisse umzustürzen, dann beweist der Gesetzgeber ihnen, dass für sie die allgemeine Freiheit der wissenschaftlichen Lehre nicht vorgesehen war. Nicht umsonst haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes dem Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz noch einen Satz 2 hinzugefügt. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Da Treue kein rationales, sondern ein emotionales Verhältnis zur Verfassung darstellt, das entweder zufällig empfunden wird oder auch nicht, und da aus einer Empfindung keine Maximen für Handlungen abgeleitet werden können, bedarf der Versuch des Gesetzgebers, die Bürger auf die Beachtung der Grenzen der Verfassung als Grenzen ihrer eigenen Willkür festzunageln, nähere Bestimmungen. Artikel 18 Grundgesetz. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Also wenn ich das Eigentum gebrauche, um gegen die Verfassung zu kämpfen, kann mir Eigentum entzogen werden. Wenn ich die Pressefreiheit dazu gebrauche, die FDGO zu bekämpfen, dann wird mir die Pressefreiheit entzogen, etc. Je nach Schärfe des Vergehens können einem auch alle gleichzeitig genommen werden. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. So, zu den Grundrechten, die von den Feinden der Verfassung verwirkt werden, gehört die Freiheit der Berufswahl. Das ist Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, Freiheit der Berufswahl. Die mit dem sogenannten radikalen Erlass den Gegnern des Systems entzogen wurde. Er wurde nicht als Gesetz vom Parlament, sondern als Dekret des Regierungschefs des Bundes, der Regierungschefs des Bundes und der Länder unter der Ägide Willy Brandts am 28. Januar 1972 auf Vorschlag der Innenministerkonferenz der Länder verabschiedet, um die Entfernung vermeintlicher oder wirklicher Verfassungsgegner aus allen öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen vorzubereiten. Und das waren damals in erster Linie Universitäten und Schulen, weil da die ganzen 68er gelandet waren, die dann Lehrer geworden sind oder eben Universitätsdozenten. Der Erlass steht in der guten deutschen Tradition der Notverordnungen der Weimarer Republik, wie der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, der sogenannten Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933, mit dem die Bürgerrechte der Weimarer Verfassung aufgehoben wurden und das zur Vorbereitung diente für das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, dem Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, mit dem die Übertragung der Parlamentsvollmachten auf Reichsregierung und Reichskanzler beschlossen wurde. Daran, dass die auf diese Tradition zurückgreifen, anlässlich dieses Problems, daran lässt sich ermessen, wie besorgt die deutsche Staatsführung angesichts des Angriffes von einer Handvoll Terroristen und einiger tausend Marxisten an den Universitäten und Schulen, besorgt waren sie schon. Nicht, weil die Produktionsverhältnisse in Gefahr geraten waren, dadurch, dass ein paar Terroristen unterwegs waren und ein paar tausend Leute versucht haben, die schulische und akademische Jugend marxistisch aufzuklären, sondern die haben sich schlicht Sorgen gemacht, dass ihre Autorität untergraben wird, wenn man die Leute da machen lässt. Und da ihnen das zu langwierig war, öffentlich im Parlament darüber zu diskutieren, dass diese Leute ein Problem sind, weil das ja wieder ihre Autorität untergraben hätte, denn das hätte ja unter Beweis gestellt, man hat die nicht unter Kontrolle, hat man sich die öffentlichen Debatte im Parlament gespart und hat das als Dekret organisiert. Und da haben sie dann eben auf Vorbilder zurückgegriffen, die eine gute deutsche Tradition sind. Gegen legale parteienrechtliche Organisationen, die auch nur einen bloß ideellen öffentlichen Kampf gegen die bürgerlichen Verhältnisse führen, wurde schon in den 50er Jahren der Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz mobilisiert. Der lautet: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteilsspruch zum Verbot der KPD am 17. August 1956 Folgendes klargestellt. Zitat aus diesem Urteilsspruch. Und achtet genau auf die Formulierung. Jetzt geht es um die Freiheit der Lehre, beziehungsweise um die Freiheit des Erkennens auf der einen Seite und um politische Konsequenzen auf der anderen Seite. Die eindeutig bestimmbare Grenze zwischen wissenschaftlicher Theorie, die durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist, und politischen Zielen einer Partei, die der Beurteilung nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz unterliegen, ist dort, wo die betrachtend gewonnenen Erkenntnisse von einer politischen Partei in ihren Willen aufgenommen und zu Bestimmungsgründen ihres politischen Handelns gemacht werden. Erstaunlich ist, sonst ist die Rede von Lehrmeinungen und so weiter. Jetzt nehmen die in ihrem Urteilsspruch sogar noch ernst, dass es sich beim Marxismus oder der marxischen Theorie um Erkenntnisse handelt. Schreiben die sogar rein. Und sie sagen, ja, hier die Erkenntnis, die dürfen betrachtend gewonnen werden, diese Erkenntnisse, im Wissenschaftsbetrieb. Dort die Parteien, und was die keinesfalls dürfen, dann werden sie nämlich staatsgefährdend, ist, wenn sie die Erkenntnisse in ihren Willen aufnehmen und zu Bestimmungsgründen ihres Handelns machen. Das darf man nicht. Wissenschaftliche Erkenntnis darf nicht zu Bestimmungsgründen des Handelns werden. Der bürgerliche Staat stellt also einerseits klar, dass die von ihm beschäftigten Wissenschaftler, wie alle anderen Bürger auch, genau so lange in den Genuss der Meinungsfreiheit kommen, wie sie ihre Ansichten und Interessen auf bloß betrachtende Meinungen herunterbringen lassen oder eben ihre Erkenntnisse als bloß kontemplative behandeln, die zu keinem Handeln führen. Und selbst wenn sie über gewonnene Erkenntnisse verfügen, sollen sie selbst wieder besseres Wissen ihnen einen bloß kontemplativen Charakter zusprechen und auf jegliches kollektives politisches Handeln, das durch die Erkenntnisse als notwendige praktische Konsequenz begründet ist, verzichten. Damit wird die Erkenntnis zwangssterilisiert. Also im wörtlichen Sinne. Die Erkenntnis wird unfruchtbar gemacht. Durch rechtlichen Zwang. Du darfst erkennen, das mag auch alles schön und richtig sein, aber danach handeln darfst du nicht. Besteht jetzt der Inhalt der Erkenntnis selber darin, dass in einer bestimmten Weise notwendig gehandelt werden muss? Naja, dann darf man sich das zwar immer noch denken, man darf es auch aufschreiben, man darf es in Büchern veröffentlichen, aber es darf keine Konsequenzen haben. Andererseits ist damit zugleich klargestellt, dass einzig das kollektive politische Handeln derer, die einen notwendigen Zusammenhang von politischem Handeln und begründeten Erkenntnissen leugnen, politisch legitim ist. Leute, die politisch handeln und erklärtermaßen dieses Handeln nicht auf Erkenntnis gründen, sondern auf Beliebigkeit, auf Meinung, sonst was, die dürfen legitim politisch handeln. Dem Verfassungsgericht zufolge stehen also das legitime politische Handeln und die wissenschaftliche Erkenntnis in einem kontradiktorischen Gegensatz, also im Widerspruch zueinander. Also dieser bürgerliche Staat erlaubt genau die Formen von Lehre, die entweder gar nicht selber auf die gesellschaftlichen Zwecke gehen, weil sie es halt mit naturwissenschaftlichen Inhalten zu tun haben oder mit dem Inhalt von Ingenieurswissenschaften. Das ist politisch zumindest scheinbar irrelevant. Man kann ja sogar zeigen, dass selbst das auch nicht gleichgültig ist gegen gesellschaftliche Bestimmungen. Das haben wir ja gerade gesehen. Aber die Lehre richtet sich in diesen wissenschaftlichen Disziplinen natürlich erstmal unmittelbar auf ihre Gegenstände als diese Gegenstände. Von ökonomischen Bestimmungen wird da abstrahiert. In den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften oder Geistes- und Sozialwissenschaften, sollte man besser sagen, da geht es explizit um menschliche Zwecke, um gesellschaftliche Zwecke. Selbst wenn die Wissenschaftler, die in dem Betrieb sitzen, das so gar nicht fassen würden. Aber das ist nun mal der Gegenstand dessen, was sie da treiben. Und der Staat toleriert sogar noch das Häuflein Marxisten, das an den Unis rumläuft, in diesem Betrieb, sofern dieses Häuflein sich darauf bescheidet, bloß in diesem Betrieb die Erkenntnisse, die es selber zustande bringt, als Lehrmeinungen behandeln zu lassen. Die dürfen sie auch publizieren, aber sobald sie sich dann politisch organisieren und weil sie ja nun mal ihr Handeln auch begründen können durch ihre Erkenntnisse, dann aktiv werden, wird eine Schranke gezogen. Oder nicht bloß eine Schranke, eine eindeutige Grenze. Die ist nicht überschreitbar. Das ist verboten. Man darf nicht aus Erkenntnis politisch handeln. So, jetzt mache ich noch eine kurze Zusammenfassung des Ganzen und dann können wir ordentlich diskutieren. Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in den Natur- und Ingenieurswissenschaften soll gewährleisten, dass praktisch brauchbare Resultate produziert werden, die dem Kapital zur Beschleunigung seiner Akkumulation und zur Ausdehnung seines weltweiten Geschäfts dienen, sowie dem Staat zur Modernisierung der gesellschaftlichen Infrastruktur, der Erweiterung seines Repressionsapparates gegen Innere und der Stärkung der Schlagkraft seiner Waffen gegen äußere Feinde. Sofern Naturwissenschaftler und Ingenieure überhaupt auf die Idee kommen, sich kritisch zu der gesellschaftlichen Funktion ihrer Disziplin und zu dem ökonomischen Zweck der Verwendung ihrer Resultate zu äußern, tun sie das nicht mehr in ihrer Funktion als Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ihre Lehrfreiheit ist daher an und für sich kein Problem für den Staat. Im Gegenteil, sie ist positive Bedingung der Integration der Resultate der einzelnen Wissenschaftler zu einem System des Wissens von den Gegenständen, die der Naturkausalität unterliegen. Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist hinsichtlich ihres Nutzens für die politische Herrschaft des Staates und die ökonomische Herrschaft des Kapitals anders bestimmt. Die allgemeinen Gegenstände der Geistes- und Sozialwissenschaften sind vernünftig bestimmt, die menschliche Subjektivität und die gesellschaftliche Objektivität. Die Reflexion auf deren Verhältnis fällt der Sache nach in die Philosophie und die Gesellschaftstheorie. Diese beiden Disziplinen haben, wenn sie vernünftig betrieben werden, Erkenntnis und Wissenschaftstheorie sowie die individuellen wie gesellschaftlichen Zwecke zum Gegenstand und unterziehen diese ihrem kritischen Urteil. Indem die Gesellschaftstheorie, die im Kern Kritik der politischen Ökonomie ist, die bürgerlichen Verhältnisse als Herrschaftsverhältnisse erkennt, in denen die Masse der Menschen als lebendige Mittel der Verwertung des Kapitals derer unterworfen ist, die als Privateigentümer die Produktionsmittel der Gesellschaft monopolisiert haben und über die großen Geldvermögen verfügen, mit denen sich jedwede Gestalt lebendiger und geronnener Arbeit kommandieren lässt, verfallen die bürgerlichen Verhältnisse und die Zwecke, denen die Menschen als Träger der Charaktermasken des Kapitals in ihnen nachzukommen haben, notwendig der Kritik. Indem der Staat mit seiner Rechtsordnung deren Grundzüge in den Grundrechten fixiert und deren Anker wiederum im Artikel 14 Grundgesetz der allgemeinen Garantie des Privateigentums gelegt ist, die Charaktermasken und die Zwänge, denen die bürgerlichen Subjekte entsprechen müssen, alle erst stiftet, mit seiner Gewalt absichert und mit Legislative und Exekutive kontinuierlich betreut und entwickelt, verfällt auch der Staat mit seiner Rechtsordnung der Kritik. Das logische Verhältnis der Nichtübereinstimmung der Partikularität der Interessen der Herrschaft mit der Allgemeinheit der Vernunft, mit dem hatten wir da mit dem Bulldog-Zitat angefangen. Also dieses logische Verhältnis der Nichtübereinstimmung der Partikularität der Interessen der Herrschaft mit der Allgemeinheit der Vernunft der denkenden Subjekte entpuppt sich nun als politischer Antagonismus. Entweder bleibt die Kritik bestehen, die den Staat theoretisch wie praktisch negieren muss, und der Staat geht zugrunde, oder der Staat entledigt sich seiner Kritiker. Solange ihrer noch wenige sind, genügt es, sie mundtot zu machen. Sind sie einmal viele geworden, werden handfestere Maßnahmen in Betracht gezogen. Über die Treuepflicht der Lehrenden gegenüber der Verfassung und den wehrhaften Charakter der Demokratie soll man sich daher keine Illusionen machen. Angesichts der objektiven Funktion, die die Freiheit der Wissenschaft im demokratischen Kapitalismus hat, und angesichts der objektiven Grenzen, die ihr gezogen werden, ist es unsinnig, sie selbst zur Berufungsinstanz zu machen, um von dem Staat, der diese Freiheit und ihre Grenzen eingerichtet hat, zu verlangen, er solle in ihrem Namen und um ihretwillen den Bedürfnissen linker Studenten entgegenkommen und nicht nur die Bedingungen ihrer Ausbildung an der Hochschule verbessern, sondern zugleich auch noch Raum schaffen für die Entfaltung einer Wissenschaft, die ihrem Begriff entspricht. Der Staat verfolgt mit der Einrichtung des Wissenschaftsbetriebs objektiv einen anderen, den Interessen linker Studenten entgegengesetzten Zweck. Weder taugt er, der Staat, als Organisator eines wissenschaftlichen, der Erkenntnis des Wahren verpflichteten Bildungsbetriebs, noch ist er eine Schutzmacht, mit deren Hilfe man dem Kapital den Zugriff auf die an und für sich gute Wissenschaft entreißen könnte. Die Wissenschaft, wie sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft finanziert, organisiert, durchgeführt und genutzt wird, ist korrupt. Weil sie das eingesehen hatte, gelangte daher die radikale Minderheit der Studentenbewegung der späten 60er Jahre zu der Maxime, zerschlagt die Universitäten. Ihre weniger radikalen Kommilitonen entschieden sich für den Marsch durch die Institutionen, um eine emanzipatorische Reform der Alma Mater von innen heraus zu bewirken. Ernährt hat sie die Mutter 45 Jahre lang redlich. Sie selbst sind in den letzten Jahren alle in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten, uns eine reformierte Hochschullandschaft hinterlassend, in der fürs Kapital geforscht, gelehrt und ausgebildet wird, dass es nur so kracht. Also was jetzt nicht mehr dran kam, war halt noch eine Ableitung der Reformen der letzten 10 Jahre aus diesen Prinzipien. Ja, dann hätte man jetzt noch zeigen können, der Zweck, den die Reform der Ausbildung dient, ist eigentlich schon klar. Es geht um eine Steigerung der Effizienz, der Nutzbarkeit oder der Nutzbarmachung der gesellschaftlichen Arbeitskraft beziehungsweise der höheren akademisch qualifizierten Arbeitskraft. Da kann man sich dann angucken, was bringt es denn überhaupt, ein Studium zu verkürzen, zu verschlanken und aus einem ehemaligen Meistergrad, der für alle verbindlich war, eine Doppelung zu machen von einem Meistergrad und einem Gesellengrad. Warum ist es sinnvoll für den Staat, zusätzlich zu dem breiten Massenstudium dann spezielle Elite-Universitäten einzuführen, an denen ein spezielles Segment auch von wissenschaftlicher Forschung angesiedelt werden soll und so weiter? Könnte man jetzt alles eigentlich ganz gut aus dem ableiten, was ich ausgeführt habe. Darauf werde ich am Mittwoch dann halt nochmal ein bisschen mehr eingehen. Ich hätte noch einen Diskussionspunkt, aber es ist die Frage, ob die Nutzfrage ist, das räumlich verlegen. Weiß ich jetzt nicht, wie die Stimmung gerade ist. Ich hatte vor allem einerseits eine Ergänzung. Also, du sagst ja nun, der Meinungspluralismus in der Gesellschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, du stiegst ein damit, der ist konsequenzlos, harmlos, hast es dann sozusagen eingeholt darüber, dass er dann nicht harmlos ist, wo die Leute dann in die Praxis rausgehen und das, was sie sich da so ausgedacht haben, eben in ihrer Leitungs- und Kommandofunktion an echten Menschen durchexerzieren. Ich würde aber sagen, auch da wieder ähnlich wie das, was ich den Punkt, den ich eben hatte, auch schon als universitäre Forschung finde ich es einerseits da nicht harmlos und konsequenzlos, wo es eine Ideologieproduktion ist. Und gerade in der Psychologie, trotz in einem Meinungspluralismus gibt es da 3-4 Denkformen, die machen alle Schulen mit, die Leute sich in einer als liberale Demokratie organisierten Kapitalismus schon anschaffen sollen, wie die sich selber denken sollen. Und das hat durchaus eine sehr konsequenzvolle Seite für den Staat. Zum Beispiel in der Erziehung, in der Schule und so. Erziehung, aber auch so ein Selbstbild, eine Einstellung zu sich selbst von auf mich kommt es an, ich kann mich hier bewähren und bestätigen. Ja. So diese grundlegende psychologische Vorstellung zum Selbst, die ziehen sich da durch. Und das würde ich nochmal als eigenständige Funktion der Ideologieproduktion festgehalten wissen wollen. Ja, man könnte das jetzt nochmal um einen anderen Baustein erweitern. Also Soziologen und Politologen, die betrachten sich ja selber schon gerne als Sozialtechniker und Politikberater und die versuchen ja schon Einfluss zu nehmen auf die Art, wie Politik gemacht wird, welche Projekte lanciert werden und insofern ist es auch nicht nur Ideologie in dem Sinne, dass es halt falsche Vorstellungen sind, die sich Leute zu eigen machen und die dann ihrerseits ihr Handeln bestimmen, sondern das sind ja durchaus Vorstellungen und Konzepte, die dieses praktische Staatshandeln auch beeinflussen. Das steckt eigentlich, also der Sache nach ist es immer dasselbe. In den Wissenschaften werden idiotische Vorstellungen produziert und sobald irgendjemand sich angeeignet hat und praktisch tätig wird, im Berufsleben, in der Familie etc., bleibt es halt nicht dabei, dass das bloße Gedanken sind, sondern eben, die werden auch Bestimmungsgründe des Handelns tun. Und so wie die Wissenschaft das Potenzial in sich trägt, dass mit ihrer Hilfe die Verhältnisse mal gesprengt werden können, so, ja, Marx hat das schon früh ausgedrückt, eben auch falsche Gedanken können zur materiellen Gewalt werden und bestimmen damit die Verhältnisse. Bei mir klingt das jetzt ein bisschen so an, als würden sich diese falschen Gedanken in den Gesellschaftswissenschaften aus ihrer eigenen Konstitution irgendwie ergeben. Aber ja, gerade wenn man sich so Ökonomiewissenschaften anguckt, dann sind die doch viel vor allem auf Funktionalität ausgelegt. Also ja, da spiegelt sich doch schon die gesellschaftliche Realität in der Theoriebildung. Und dann bildet sich die Theorie eben so aus, dass sie das objektive Interesse stützt. Und ich denke, also die Meinung jetzt wäre auch, dass sich das auch in diesem Pluralismus, der sich in den Geisteswissenschaften durchgesetzt hat, durchaus spiegelt, dass da viel durchaus objektives, durchaus viel objektive Erkenntnis auch selbst freiwillig verwässert, um eben diesen Relativismusdruck, der ja von außen kommen muss, standzuhalten. Also Foucault wird gerne als Relativist betrachtet, was er diese Bücher, die er geschrieben hat, eigentlich hergeben. Und ob das dann eben so rezipiert wird, dass man eben keine Handlungsmaximen daraus ableiten muss. Also ich denke eher, dass viel dieses Relativismus und auch der absurden Theorien, die in der letzten Zeit in den Ökonomiewissenschaften sich dann doch durchgesetzt haben, eher darauf ausgelegt sind, überhaupt verwertbar zu sein. Also dass es nicht wissenschaftliche Idiotie ist, sondern einfach nur Verwertungsdruck. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie du da Verwertung meinst. Dass man damit überhaupt arbeiten kann. Also es ist ja eben so, wenn ich jetzt sage, hier, ich gucke mir die Ökonomie an, wenn du bedingungslos deinen Verwertungsdrang durchsetzen möchtest, dann führt das zwangsläufig irgendwann zum Kollaps. Wenn du das sagst, deklassierst du dich ja selber als Ökonomiewissenschaftler, wenn wir ja niemand was mit dir zu tun haben. Also diese Schwachsinnstheorien sind ja darauf ausgelegt, dass man sich eben selbst irgendwie probieren kann und vermarkten. Ja, klar. Das ist ja weniger irgendeine wissenschaftliche Idiotie, die dann eben auch in den Geisteswissenschaften da durchschlägt, als vielmehr einfach nur der Wunsch, dass man seinen Kram auch verkauft. Ja, nur kann man dann ja zumindest noch unterscheiden, die einen, die sich diesem Druck beugen, weil sie eben von ihrer Stelle leben und die Stelle behalten wollen oder vielleicht sogar Karriere machen wollen, ja, die können dann ja erstmal auf einen Schatz an falschen Theorien zurückgreifen, die sie sich zu eigen machen, und sie müssen ja eigentlich nur mit dem Mainstream mitblöken sozusagen. Wenn jemand dann sich hinsetzt und sich die Mühe macht, nochmal ein ganz ausgepichtes neues Konstrukt zu entwerfen, dann glaube ich, dann kann man das nicht mehr damit erklären, dass der einfach nur im Betrieb überleben will, sondern das ist ein Überzeugungstäter. Der macht das nicht, weil er sich anpassen soll, sondern der macht das, weil er an anderen bescheuerten Ideen, die er sich bisher angeeignet hat, Mängel feststellt, die er mit seinem neuen Kram überwinden will. Insofern, selbst diejenigen, die dann in diesem Zirkus von falschen Theorien unterwegs sind, die haben ja wenigstens, wenn sie am Schreibtisch sitzen, immer noch das Selbstgefühl, ich finde hier was heraus. Also, ich arbeite mich an dem ab, was meine Kollegen produziert haben. Und die können im selben Moment da sitzen und die Fehler der anderen Subjektivisten kritisieren mit Argumenten und gleichzeitig wissenschaftstheoretisch hinschreiben, ja, Argumente gibt es eigentlich gar nicht. Das ist genau dieser performative Selbstwiderspruch, den Marvin vorhin schon mal angesprochen hat in der Debatte, in der Veranstaltung vorher. Indem sie nur aussprechen, was sie im Kopf haben, widerlegen sie sich eigentlich schon, weil das Aussprechen selber ein Argumentieren ist. Ja, und dazu gehört schon einiges an Spontanität, um sowas hinzukriegen. Also ich meine das auch nicht, ich würde jetzt auch behaupten, dass das alles ein völlig objektiver und auch selbstbewusster Prozess ist. Aber generell geht doch auch alles, was darüber hinausgehen würde, sofort verloren. Wenn ich da jetzt hinschreibe, es gibt objektive Erkenntnis, und mich dann weiter damit beschäftigen würde, dann würde ich sofort aus dem Prozess rausfallen. Alles, was das tut, existiert ja de facto dann nicht mehr. Ja, ich bin damit halt auch nie reingekommen in den Betrieb. Und ich habe ein paar Freunde, die sozusagen versuchen, das Fähnchen hochzuhalten, aber die sind immer vom Abschuss bedroht. Also deshalb eben der Entschluss, dass man außerhalb des Wissenschaftsbetriebs oder zumindest nicht in ihm organisiert tätig wird. Dass man dann hin und wieder in die Universität hineingeht, ist schon sinnvoll. Da sitzen ja die Studis rum, die will man ja erreichen. Aber man soll sich nicht erwarten, dass man im Betrieb einerseits seine eigene Stellung absichert und andererseits dann da neue Erkenntnis verbreitet. Das ist ein Widerspruch. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass auch viel Erkenntnis, die durchaus da ist, einfach dadurch verwässert wird, dass eben der Anspruch da ist, der da ist. Also ich denke, da ist auch viel, was durchaus viel Potenzial bürgen könnte, schlichtweg bleibt hinter sich selbst zurück. Also ich finde diese Wissenschaft die gut und richtig. Geht mir nur, also jetzt unabhängig von dem Vortrag öfter, an Punkten zu weit, wo ich sagen würde, dass sie Erkenntnisse, die sich selbst nicht ernst nehmen, kritisiert als Schwachsinn. Wo dann Leute durchaus vernünftige Punkte haben und durchaus objektive Erkenntnisse haben, die sie aber selbst nicht ernst nehmen können, wollen, wie auch immer. Da würde ich aber schon argumentieren, dass das dann jetzt zu gucken, ob das mittlerweile der Fall ist oder vielleicht auch in der Sache Universitätsbetrieb an sich liegt, dass das doch der seltenste Fall sein dürfte, dass da jemand, der sich darin eine Weile schon aufhält und darin schon eine Weile besteht und sich in die Sachen, und das musst du, wenn du darin forschen willst, sich in diese Theorien reingedacht hat und da auch einiges dran findet, mehr oder weniger spontan auch mal passieren, dass da mal eine richtige Einsicht einem über den Weg läuft, aber zumindest jetzt aus der Psychologie, die richten von ihren Methoden so ein, dass was da als legitime Erkenntnismethode gilt, die du überhaupt benutzen darfst und überhaupt schon mit Methode auf den Gegenstand losgehen, können wir jetzt auch noch diskutieren, die richten schon ihre Methoden so ein, dass da nichts Brauchbares bei rauskommen kann. Also, wie gesagt, dass dann da mal einer noch vielleicht einen Gedanken nebenher spontan hat, der was an der Sache trifft. Das mag vorkommen, aber denke ich, ist doch der seltenste Fall, dass jetzt da ausgerechnet universitäre Forschende die ganze Zeit oder auch nur regelmäßig objektiv richtige Einsichten, die auch ein gewisses Vorwissen benötigen, haben und sich dann nicht trauen, nichts aufzuschreiben oder sich dann oder sich dann ja zurückhalten, darin das zu äußern. Also das halte ich doch eher für den seltensten. Sie sagen, dass